Vom Meinen, Wissen und Glauben von Immanuel Kant. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aus der Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant, des Kanons der reinen Vernunft, dritter Abschnitt. Vom Meinen, Wissen und Glauben. Das Fürwahrhalten ist eine Begebenheit in unserem Verstande, die auf objektiven Gründen beruhen mag, aber auch subjektive Ursachen im Gemüte dessen, der da urteilt, erfordert. Wenn es für jedermann gültig ist, sofern er nur Vernunft hat, so ist der Grund desselben objektiv hinreichend, und das Fürwahrhalten heißt alsdenn Überzeugung. Hat es nur in der besonderen Beschaffenheit des Subjekts seinen Grund, so wird es Überredung genannt. Überredung ist ein bloßer Schein, weil der Grund des Urteils, welcher lediglich im Subjekte liegt, für objektiv gehalten wird. Daher hat ein solches Urteil auch nur Privatgültigkeit, und das Fürwahrhalten lässt sich nicht mitteilen. Wahrheit aber beruht auf der Übereinstimmung mit dem Objekte, in Ansehung dessen folglich die Urteile eines jeden Verstandes einstimmig sein müssen. Consententia unitertio consentiunt inter se. Der Probierstein des Fürwahrhaltens, ob es Überzeugung oder bloße Überredung sei, ist also äußerlich die Möglichkeit, dasselbe mitzuteilen und das Fürwahrhalten für jedes Menschen Vernunft gültig zu befinden. Denn alsdenn ist wenigstens eine Vermutung der Grund der Einstimmung aller Urteile, ungeachtet der Verschiedenheit der Subjekte untereinander, werde auf dem gemeinschaftlichen Grunde, nämlich dem Objekte, beruhen, mit welchem sie daher alle zusammenstimmen und dadurch die Wahrheit des Urteils beweisen werden. Überredung demnach kann von der Überzeugung subjektiv zwar nicht unterschieden werden, wenn das Subjekt das Fürwahrhalten bloß als Erscheinung seines eigenen Gemüts vor Augen hat. Der Versuch aber, den man mit den Gründen desselben, die für uns gültig sind, an anderer Verstand macht, ob sie auf fremde Vernunft eben dieselbe Wirkung tun als auf die unsrige, ist doch ein, ob zwar nur subjektives, Mittel, zwar nicht Überzeugung zu bewirken, aber doch die bloße Privatgültigkeit des Urteils, das heißt etwas in ihm, was bloße Überredung ist, zu entdecken. Kann man überdem die subjektiven Ursachen des Urteils, welche wir für objektive Gründe desselben nehmen, entwickeln und mithin das Trügliche für Wahrhalten als eine Begebenheit in unserem Gemüte erklären, ohne dazu die Beschaffenheit des Objekts nötig zu haben, so entblößen wir den Schein und werden dadurch nicht mehr hintergangen, obgleich immer noch in gewissem Grade versucht, wenn die subjektive Ursache des Scheins unserer Natur anhängt. Ich kann nichts behaupten, das heißt, als ein für jedermann notwendig gültiges Urteil aussprechen, als was Überzeugung wirkt. Überredung kann ich für mich behalten, wenn ich mich dabei wohlbefinde, kann sie aber und soll sie außer mir nicht geltend machen wollen. Das Fürwahrhalten oder die subjektive Gültigkeit des Urteils in Beziehung auf die Überzeugung, welche zugleich objektiv ist, hat folgende drei Stufen: Meinen, Glauben und Wissen. Meinen ist ein mit Bewusstsein sowohl subjektiv als objektiv unzureichendes Fürwahrhalten. Ist das Letztere nur subjektiv zureichend und wird zugleich für objektiv unzureichend gehalten, so heißt es Glauben. Endlich heißt das sowohl subjektiv als auch objektiv zureichende Fürwahrhalten das Wissen. Die subjektive Zulänglichkeit heißt Überzeugung für mich selbst, die objektive Gewissheit für jedermann. Ich werde mich bei der Erläuterung so fasslicher Begriffe nicht aufhalten. Ich darf mich niemals unterwinden, zu meinen oder wenigstens etwas zu wissen, vermittelst dessen, dass an sich bloß problematische Urteil eine Verknüpfung mit Wahrheit bekommt, die, ob sie gleich nicht vollständig, doch mehr als willkürliche Erdichtung ist. Das Gesetz einer solchen Verknüpfung muss überdem gewiss sein. Denn wenn ich in Ansehung dessen auch nichts als Meinung habe, so ist alles nur Spiel der Einbildung, ohne die mindeste Beziehung auf Wahrheit. in Urteilen aus reiner Vernunft ist es gar nicht erlaubt zu meinen, denn weil sie nicht auf Erfahrungsgründe gestützt werden, sondern alles a priori erkannt werden soll, wo alles notwendig ist, so erfordert das Prinzip der Verknüpfung Allgemeinheit und Notwendigkeit mithin völlige Gewissheit, widrigenfalls gar keine Leitung auf Wahrheit angetroffen wird. Daher ist es ungereimt, in der reinen Mathematik zu meinen. Man muss wissen oder sich allen Urteilens enthalten. Ebenso ist es mit den Grundsätzen der Sittlichkeit bewandt. Da man nicht auf bloße Meinung, dass etwas erlaubt sei, eine Handlung wagen darf, sondern dieses wissen muss. Im transzendentalen Gebrauche der Vernunft ist dagegen Meinen freilich zu wenig, aber Wissen auch zu viel. In bloß spekulativer Absicht können wir also hier gar nicht urteilen. Weil subjektive Gründe des Fürwahrhaltens, wie die, so das Glauben bewirken können, bei spekulativen Fragen keinen Beifall verdienen, da sie sich frei von aller empirischen Beihilfe nicht halten, noch in gleichem Maße anderen mitteilen lassen. Es kann aber überall bloß in praktischer Beziehung das theoretisch Unzureichende für Wahrhalten Glauben genannt werden. Diese praktische Absicht ist nun entweder die der Geschicklichkeit oder der Sittlichkeit, die erste zu beliebigen und zufälligen, die zweite aber zu schlechthin notwendigen Zwecken. Wenn einmal der Zweck vorgesetzt ist, so sind die Bedingungen der Erreichung desselben hypothetisch notwendig. Diese Notwendigkeit ist subjektiv, aber doch nur komparativ zureichend, wenn ich gar keine andere Bedingung weiß, unter denen der Zweck zu erreichen wäre. Aber sie ist schlechthin und für jedermann zureichend, wenn ich gewiss weiß, dass niemand andere Bedingungen kennen könne, die auf den vorgesetzten Zweck führen. Im ersten Fall ist meine Voraussetzung und das Fürwahrhalten gewisser Bedingungen ein bloß zufälliger, im zweiten Falle aber ein notwendiger Glaube. Der Arzt muss bei einem Kranken, der in Gefahr ist, etwas tun, kennt aber die Krankheit nicht. Er sieht auf die Erscheinungen und urteilt, weil er nichts Besseres weiß, es sei die Schwindsucht. Sein Glaube ist selbst in seinem eigenen Urteile bloß zufällig, ein anderer möchte es vielleicht besser treffen. Ich nenne dergleichen zufälligen Glauben, der aber dem wirklichen Gebrauche der Mittel zu gewissen Handlungen zugrunde liegt, den pragmatischen Glauben. Der gewöhnliche Probierstein, ob etwas bloße Überredung oder wenigstens subjektive Überzeugung, das heißt festes Glauben, sei, was jemand behauptet, ist das Wetten. Öfters spricht jemand seine Sätze mit so zuversichtlichem und unlenkbarem Trotze aus, dass er alle Besorgnis des Irrtums gänzlich abgelegt zu haben scheint. Eine Wette macht ihn stutzig. Bisweilen zeigt sich, dass er zwar Überredung genug, die auf einen Dukaten an Wert geschätzt werden kann, aber nicht auf 10 besitze. Denn den ersten wagt er noch wohl, aber bei 10 wird er allererst inne, was er vorher nicht bemerkte, dass es nämlich doch wohl möglich sei, er habe sich geirrt. Wenn man sich in Gedanken vorstellt, man solle worauf das Glück des ganzen Lebens verwetten, so schwindet unser triumphierendes Urteil gar sehr. Wir werden überaus schüchtern und entdecken so allererst, dass unser Glaube so weit nicht zulange. So hat der pragmatische Glaube nur einen Grad, der nach Verschiedenheit des Interesse, das dabei im Spiele ist, groß oder auch klein sein kann. Weil aber, ob wir gleich in Beziehung auf ein Objekt gar nichts unternehmen können, also das Fürwahrhalten bloß theoretisch ist, wir doch in vielen Fällen eine Unternehmung in Gedanken fassen und uns einbilden können, zu welcher wir hinreichende Gründe zu haben vermeinen, wenn es ein Mittel gäbe, die Gewissheit der Sache auszumachen, so gibt es in bloß theoretischen Urteilen ein Analogon von praktischen, auf deren Fürwahrhaltung das Wort Glauben passt und den wir den doktrinalen Glauben nennen können. Wenn es möglich wäre, durch irgendeine Erfahrung auszumachen, so möchte ich doch wohl alles das Meinige darauf verwetten, dass es wenigstens in irgendeinem von den Planeten, die wir sehen, Einwohner gebe. Daher sage ich, ist es nicht bloß Meinung, sondern ein starker Glaube, auf dessen Richtigkeit ich schon viele Vorteile des Lebens wagen würde, dass es auch Bewohner anderer Welten gebe. Nun müssen wir gestehen, dass die Lehre vom Dasein Gottes zum doktrinalen Glauben gehöre. Denn ob ich gleich in Ansehung der theoretischen Welterkenntnis nichts zu verfügen habe, was diesen Gedanken als Bedingung meiner Erklärungen der Erscheinungen der Welt notwendig voraussetze, sondern vielmehr verbunden bin, meiner Vernunft mich so zu bedienen, als ob alles bloß Natur sei, so ist doch die zweckmäßige Einheit eine so große Bedingung der Anwendung der Vernunft auf Natur, dass ich, da mir über dem Erfahrung reichlich davon Beispiele darbietet, sie gar nicht vorbeigehen kann. Zu dieser Einheit aber kenne ich keine andere Bedingung, die sie mir zum Leitfaden der Naturforschung machte, als wenn ich voraussetze, dass eine höchste Intelligenz alles nach den weisesten Zwecken so geordnet habe. Folglich ist es eine Bedingung einer zwar zufälligen, aber doch nicht unerheblichen Absicht, nämlich, um eine Leitung in der Nachforschung der Natur zu haben, einen weisen Welturheber vorauszusetzen. Der Ausgang meiner Versuche bestätigt auch so oft die Brauchbarkeit dieser Voraussetzung, und nichts kann auf entscheidende Art dawider angeführt werden, dass ich viel zu wenig sage, wenn ich mein Fürwahrhalten bloß ein Meinen nennen wollte. Sondern es kann selbst in diesem theoretischen Verhältnisse gesagt werden, dass ich festiglich einen Gott glaube. Aber alsdenn ist dieser Glaube in strenger Bedeutung dennoch nicht praktisch, sondern muss ein doktrinaler Glaube genannt werden, denn die Theologie der Natur, Physikotheologie, notwendig allerwärts bewirken muss. In Ansehung eben derselben Weisheit, in Rücksicht auf die vortreffliche Ausstattung der menschlichen Natur und die derselben so schlecht angemessene Kürze des Lebens, kann ebenso wohl genügsamer Grund zu einem doktrinalen Glauben des zukünftigen Lebens der menschlichen Seele angetroffen werden. Der Ausdruck des Glaubens ist in solchen Fällen ein Ausdruck der Bescheidenheit in objektiver Absicht, aber doch zugleich der Festigkeit des Zutrauens in subjektiver. Wenn ich das bloß theoretische Fürwahrhalten hier auch nur Hypothese nennen wollte, die ich anzunehmen berechtigt wäre, so würde ich mich dadurch schon anheischig machen, mehr von der Beschaffenheit einer Weltursache und einer anderen Welt Begriff zu haben, als ich wirklich aufzeigen kann. Denn was ich auch nur als Hypothese annehme, davon muss ich wenigstens seinen Eigenschaften nach so viel kennen, dass ich nicht seinen Begriff, sondern nur sein Dasein erdichten darf. Das Wort Glauben aber geht nur auf die Leitung, die mir eine Idee gibt, und den subjektiven Einfluss auf die Beförderung meiner Vernunfthandlungen, die mich an derselben festhält, ob ich gleich von ihr nicht imstande bin, in spekulativer Absicht Rechenschaft zu geben. Aber der bloß doktrinale Glaube hat etwas Wankendes in sich. Man wird oft durch Schwierigkeiten, die sich in der Spekulation vorfinden, aus demselben gesetzt, ob man zwar unausbleiblich dazu immer wiederum zurückkehrt. Ganz anders ist es mit dem moralischen Glauben bewandt. Denn da ist es schlechterdings notwendig, dass etwas geschehen muss, nämlich dass ich dem sittlichen Gesetze in allen Stücken Folgen leiste. Der Zweck ist hier unumgänglich festgestellt, und es ist nur eine einzige Bedingung nach aller meiner Einsicht möglich, unter welcher dieser Zweck mit allen gesamten Zwecken zusammenhängt und dadurch praktische Gültigkeit habe, nämlich, dass ein Gott und eine künftige Welt sei. Ich weiß auch ganz gewiss, dass niemand andere Bedingungen kenne, die auf dieselbe Einheit der Zwecke unter dem moralischen Gesetze führe. Da aber also die sittliche Vorschrift zugleich meine Maxime ist, wie denn die Vernunft gebietet, dass sie es sein soll, so werde ich unausbleiblich ein Dasein Gottes und ein künftiges Leben glauben, und ich bin sicher, dass diesen Glauben nichts wankend machen könne, weil dadurch meine sittlichen Grundsätze selbst umgestürzt werden würden, denen ich nicht entsagen kann, ohne in meinen eigenen Augen verabscheuungswürdig zu sein. Auf solche Weise bleibt uns, nach Vereitelung aller ehrsüchtigen Absichten einer über die Grenzen aller Erfahrung hinaus herumschweifenden Vernunft, noch genug übrig, dass wir damit in praktischer Absicht zufrieden zu sein Ursache haben. Zwar wird freilich sich niemand rühmen können, er wisse, dass ein Gott und ein künftig Leben sei, denn wenn er das weiß, so ist er gerade der Mann, den ich längst gesucht habe. Alles Wissen, wenn es einen Gegenstand der bloßen Vernunft betrifft, kann man mitteilen, und ich würde also auch hoffen können, durch seine Belehrung mein Wissen in so bewunderungswürdigem Maße ausgedehnt zu sehen. Nein, die Überzeugung ist nicht logische, sondern moralische Gewissheit, und, da sie auf subjektiven Gründen der moralischen Gesinnung beruht, so muss ich nicht einmal sagen, es ist moralisch gewiss, dass ein Gott sei, etc., sondern ich bin moralisch gewiss, etc. Das heißt, der Glaube an einen Gott und eine andere Welt ist mit meiner moralischen Gesinnung so verwebt, dass, so wenig ich Gefahr laufe, die erstere einzubüßen, ebenso wenig besorge ich, dass mir der zweite jemals entrissen werden könne. Gehen wir davon ab und nehmen einen, der in Ansehung sittlicher Gesetze gänzlich gleichgültig wäre, so wird die Frage, welche die Vernunft aufwirft, bloß eine Aufgabe für die Spekulation und kann alsdenn zwar noch mit starken Gründen aus der Analogie, aber nicht mit solchen, denen sich die hartnäckigste Zweifelsucht ergeben müsste, unterstützt werden. Es ist aber kein Mensch bei diesen Fragen frei von allem Interesse, denn ob er gleich von dem Moralischen durch den Mangel guter Gesinnungen getrennt sein möchte, so bleibt doch auch in diesem Falle genug übrig, um zu machen, dass er ein göttliches Dasein und eine Zukunft fürchte. Denn hierzu wird nichts mehr erfordert, als dass er wenigstens keine Gewissheit vorschützen könne, dass kein solches Wesen und kein künftig Leben anzutreffen sei, wozu, weil es durch bloße Vernunft mithin apodiktisch bewiesen werden müsste, er die Unmöglichkeit von beiden darzutun haben würde, welches gewiß kein vernünftiger Mensch übernehmen kann. Das würde ein negativer Glaube sein, der zwar nicht Moralität und gute Gesinnungen, aber doch das Analogon derselben bewirken, nämlich den Ausbruch der Bösen, mächtig zurückhalten könnte. Ist das aber alles, wird man sagen, was reine Vernunft ausrichtet, indem sie über die Grenzen der Erfahrung hinaus Aussichten eröffnet? Nichts mehr als zwei Glaubensartikel? So viel hätte auch wohl der gemeine Verstand, ohne darüber die Philosophen zu Rate zu ziehen, ausrichten können. Ich will hier nicht das Verdienst rühmen, dass Philosophie durch die mühsame Bestrebung ihrer Kritik um die menschliche Vernunft habe, gesetzt, es solle auch beim Ausgange bloß negativ befunden werden. Denn davon wird in dem folgenden Abschnitte noch etwas vorkommen. Aber verlangt ihr denn, dass ein Erkenntnis, welches alle Menschen angeht, den gemeinen Verstand übersteigen und euch nur von Philosophen entdeckt werden solle? Eben das, was ihr tadelt, ist die beste Bestätigung von der Richtigkeit der bisherigen Behauptungen, da es das, was man anfangs nicht vorhersehen konnte, entdeckt, nämlich, dass die Natur in dem, was Menschen ohne Unterschied angelegen ist, keiner parteiischen Austeilung ihrer Gaben zu beschuldigen sei, und die höchste Philosophie in Ansehung der wesentlichen Zwecke der menschlichen Natur es nicht weiterbringen könne, als die Leitung, welche sie auch dem gemeinsten Verstande hat angedeihen lassen. Ende von Immanuel Kant, vom Meinen, Wissen und Glauben. Das Nattergrönland von Ludwig Pechstein. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Das Nattergrönlein von Ludwig Pechstein. Alte Großväter und Großmütter haben schon oft den Enkeln und Urenkeln erzählt von schönen Schlangen, die goldene Krönen auf ihrem Haupte tragen. Diese nannten die Alten bei mancherlei Namen, als Otterkönig, Grönländer, Schlangenkönigin und dergleichen, und sie haben gesagt, der Besitz eines solchen Grönleins bringe großes Glück. Bei einem geizigen Bauer diente eine fromme, mildherzige Magd, und in seinem Kuhstalle wohnte auch eine Grönländer, die man zuweilen des Nachts gar wunderschön singen hörte, denn diese Nattern haben die Gabe, schöner zu singen als das beste Vöglein. Wenn nun die teure Magd in den Stall kam und die Kühe molk oder sie fütterte und ihnen streute, was sie mit großer Sorgfalt tat, denn ihres Herrn Vieh ginge über alles, da kroch manchmal das Schlänglein, welches so weiß war wie ein weißes Mäuschen, aus der Mauerspalte, darin es wohnte, und schaute mit klugen Augen die geschäftige Dirne an, und dieser kam es immer vor, als wolle die Schlange etwas von ihr haben. Und da gewöhnte sie sich, in ein kleines Untertässchen etwas kuhwarme Milch zu lassen, um dem Schlänglein dieses hinzustellen, und das trank die Milch mit gar großem Wohlbehagen und wendete dabei sein Köpfchen, und da glitzerte das Krönlein wie ein Diamant oder ein Karfunkelstein und leuchtete ordentlich in dem dunklen Stalle. Die gute Dirne freute sich über die weiße Schlange gar sehr und nahm auch wahr, daß, seit sie dieselbe mit Milch tränkte, ihres Herrn Kühe sichtbarlich gediehen, viel mehr Milch gaben und stets gesund waren und sehr schöne Kälbchen brachten, worüber sie die größte Freude hatte. Da traf sich's einmal, daß der Bauer in den Stall trat, als just die Krönlein Natter ihr Tröpfchen Milch schleckte, daß sie die gute Dirne hingestellt, und weil er geizig und habsüchtig über alle Maßen war, so fuhr er sogleich zornig auf, als ob die Magd die Milch eimerweise weggeschenkt hätte. »Du nichtsnutze Dirne, die du bist«, schrie der böse Bauer, »so gehst du also um mit Hab und Gut deines Herrn. Schämst du dich nicht der Sünde, einen solch giftigen Wurm, der ohne dies den Kühn zur Nacht die Milch aus den Eutern zieht, auch noch zu füttern und in den Stall zu gewöhnen? Hat man je so etwas erlebt? Schier glaube ich, dass du eine böse Hexe bist und dein Satanswesen treibst mit dem Teufelswurm.« Die arme Dirne konnte diesem Strome harter Vorwürfe nur mit reichlich geweinten Tränen begegnen. Aber der Bauer kehrte sich nicht im Mindesten daran, dass sie weinte, sondern schrie und zankte sich immer mehr und mehr in den vollen Zorn hinein, vergaß alle Treue und allen Fleiß der Magd und fuhr fort zu wettern und zu toben. »Aus dem Haus, sage ich, aus dem Haus und auf der Stelle. Ich brauche keine Schlangen als Kostgänger. Ich brauche keine Milchdiebinnen und Hexendirnen. Gleich schnürst du dein Bündel, aber gleich, und machst, dass du aus dem Dorfe fortkommst und lässt dich nimmer wieder hier blicken, sonst zeige ich dich an beim Amt. Da wirst du eingesteckt und kriegst den Staubbesen, du Hexendirne.« Laut weinend entwich die so hart gescholtene Magd aus dem Stalle, ging hinauf in ihre Kammer, packte ihre Kleider zusammen und schnürte ihr Bündlein, und dann trat sie aus dem Haus und ging über den Hof. Da wurde ihr weh ums Herz. Im Stalle blökte die Lieblingskuh. Der Bauer war wieder gegangen, da trat sie noch einmal in den Stall, um im Stillen und unter Tränen Abschied von ihrem lieben Vieh zu nehmen. Denn frommem Hausgesinde wird das Vieh seiner Herrschaft so lieb, als wäre es sein eigen. Daher pflegt man auch zu sagen, im ersten Dienstjahre spricht die Magd »meines Herrn Kuh«, im zweiten »unsere Kuh« und im dritten und in allen folgenden »meine Kuh«. Da stand nun die Dirne im Stalle und weinte sich aus und streichelte noch einmal jede Kuh, und ihr Liebling leckte ihr noch einmal über die Hand, und da kam die Schlange mit dem Krönlein auch gekrochen. »Leb wohl, du armer Wurm, dich wird nun auch niemand mehr füttern.« Da hob sich das Schlänglein empor, als wolle es seinen Kopf in die Hand legen, und plötzlich fiel das Natternkrönlein in des Mädchens Hand, und die Schlange glitt aus dem Stalle, was sie nie getan. Das war ein Zeichen, dass auch sie aus dem Hause scheide, wo man ihr für der nicht mehr ein Tröpfchen Milch gönnen wollte. Jetzt ging die arme Dirne ihres Weges und wusste nicht, wie reich sie war. Sie kannte des Nattern Krönleins große Tugend nicht. Wer es besitzt und bei sich trägt, dem schlägt alles zum Glücke aus. Der ist allen Menschen angenehm. Dem wird eitel Ehre und Freude zuteil. Draußen vor dem Dorfe begegnete die scheidende Magd dem reichen Schulzensohn, dessen Vater vor kurzem gestorben war, der schönste junge Bursche des Dorfes. Der gewann gleich die Dirne lieb, und er grüßte sie und fragte sie, wohin sie gehe und warum sie aus dem Dienst scheide. Da sie ihm nun ihr Leid klagte, hieß er sie zu seiner Mutter gehen, und sie solle dieser nur sagen, er sende sie. Wie nun die Dirne zu der alten Frau Schulzin kam und ausrichtete, was der Schulzensohn ihr aufgetragen, da faßte die Frau gleich ein großes Zutrauen zu ihr und behielt sie im Hause. Und als am Abende die Knechte und Mägde des reichen Bauers zum Essen kamen, da mußte die neu aufgenommene das Tischgebet sprechen, und da deuchte allen, als flössen des Gebetes Worte durch die Lippen eines heiligen Engels, und wurden alle von einer wundersamen Andacht bewegt und gewannen zu der Dirne eine große Liebe. Und als abgegessen war und die fromme Dirne wieder das Gebet und den Abendsegen gesprochen hatte und das Gesinde die Stube verlassen, da faßte der reiche Schulzensohn die Hand der ganz armen Dirne und trat mit ihr vor seine Mutter und sagte, »Frau Mutter, segne mich und die, denn die nehme ich zur Frau oder keine. Sie hat mir's einmal angetan.« »Sie hat's uns allen angetan«, antwortete die alte Frau Schulzin. »Sie ist so fromm, als sie schön ist, und so demütig, als sie makellos ist. Im Namen Gottes segne ich dich und sie und nehme sie von ganzem Herzen zur Tochter.« So wurde die arme Magd zu des Dorfes reichster Frau und zu einer ganz glücklichen noch dazu. Mit jenem geizigen Bauer aber, der um ein paar Tröpfchen Milch sie so erzürnt und die treueste Magd aus dem Hause getrieben, ging es baldigst den Krebsgang. Mit der Krönlein Natter war all sein Glück hinweg. Er mußte erst sein Vieh verkaufen, dann seine Äcker, und alles kaufte der reiche Schulzensohn, und seine Frau führte die lieben Kühe, die nun ihre eigenen waren, mit grünen Kränzen geschmückt in ihren Stall, und streichelte sie und ließ sich wieder die Hände von ihnen lecken und molk und fütterte sie mit eigener Hand. Auf einmal sah sie bei diesem Geschäfte die weiße Schlange wieder, da zog sie schnell das Krönlein hervor und sagte, »Das ist schön von dir, dass du zu mir kommst. Nun sollst du auch alle Tage frische Milch haben, so viel du willst.« Und da hast du auch den Kunden wieder mit tausend Dank, dass du mir damit so geholfen hast. Ich brauche es nun nicht mehr, denn ich bin reich und glücklich durch Liebe, durch Treue und durch Fleiß. Da nahm die weiße Schlange ihr Krönlein wieder und wohnte in dem Stalle der jungen Frau, und auf deren ganzen Güte blieb Friede, Glück und Gottes Segen ruhen. Ende von Das Natternkrönlein von Ludwig Pechstein, gelesen von Elli, August 2010. Im Brudermord von Franz Kafka. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Im Brudermord von Franz Kafka. Es ist erwiesen, dass der Mord auf folgende Weise erfolgte. Schma, der Mörder, stellte sich gegen 9 Uhr abends in der mondklaren Nacht an jener Straßenecke auf, wo Wese das Opfer aus der Gasse, in welcher sein Büro lag, in jene Gasse einbiegen musste, in der er wohnte. Kalte, jeden durchschauende Nachtluft. Aber Schma hatte nur ein dünnes blaues Kleid angezogen. Das Röckchen war überdies aufgeknöpft. Er fühlte keine Kälte. Auch war er immerfort in Bewegung. Seine Mordwaffe, halb Bajonett, halb Küchenmesser, hielt er ganz bloßgelegt immer fest im Griff. Betrachtete das Messer gegen das Mondlicht. Die Schneide blitzte auf. Nicht genug für Schma. Er hieb mit ihr gegen die Backsteine des Pflasters, dass es Funken gab, bereute es vielleicht. Und um den Schaden gut zu machen, strich er mit ihr violinbogenartig über seine Stiefelsohle, während er auf einem Bein stehend, vorgebeugt, gleichzeitig dem Klang des Messers an seinem Stiefel, gleichzeitig in die schicksalsvolle Seitengasse lauschte. Warum duldete das alles der private Pallas, der in der Nähe aus seinem Fenster im 2. Stock alles beobachtete? Er gründete die Menschennatur. Mit hochgeschlagenem Kragen, den Schlafrock um den weiten Leib gegürtet, kopfschüttelnd, blickte er hinab. Und 5 Häuser weiter, ihm schräg gegenüber, sah Frau Wese den Fuchspelz über dem Nachthemd nach dem Manne aus, der heute ungewöhnlich lange zögerte. Endlich ertönte die Türglocke vor Weses Büro, zu laut für eine Türglocke über die Stadt hin, zum Himmel auf, und Wese, der fleißige Nachtarbeiter, tritt dort in dieser Gasse noch unsichtbar, nur durch das Glockenzeichen angekündigt, aus dem Haus. Gleich zählt das Pflaster seine ruhigen Schritte. Pallas beugt sich weit hervor, er darf nichts versäumen. Frau Wese schließt, beruhigt durch die Glocke, klirrend ihr Fenster. Schma aber kniet nieder. Da er augenblicklich keine anderen Blößen hat, drückt er nur Gesicht und Hände gegen die Steine. Wo alles friert, glüht Schma. Gerade an der Grenze, welche die Gassen scheidet, bleibt Wese stehen. Nur mit dem Stock stützt er sich in die jenseitige Gasse. Eine Laune. Der Nachthimmel hat ihn angelockt, das Dunkelblaue und das Goldene. Unwissend streicht er das Haar unter dem gelüpften Hut. Nichts rückt dort oben zusammen, um ihm die allernächste Zukunft anzuzeigen. Alles bleibt an seinem unsinnigen, unerforschlichen Platz. An und für sich sehr vernünftig, dass Wese weitergeht. Aber er geht ins Messer des Schma. »Wese«, schreit Schma, auf den Fußspitzen stehend, den Arm aufgereckt, das Messer scharf gesenkt. »Wese«, vergebens wartet Julia. Und rechts in den Hals und links in den Hals und drittens tief in den Bauch sticht Schma. Wasserratten aufgeschlitzt geben einen ähnlichen Laut von sich wie Wese. »Getan«, sagt Schma und wirft das Messer, den überflüssigen, blutigen Ballast, gegen die nächste Hausfront. Seligkeit des Mörders, Erleichterung, Beflügelung durch das Fließen des fremden Blutes. Wese, alter Nachtschatten, Freund, Bierbankgenosse, versiegt aus dem dunklen Straßengrund. Warum bist du nicht einfach eine mit Blut gefüllte Blase, dass ich mich auf dich setze und du verschwendest ganz und gar? Nicht alles wird erfüllt, nicht alle Blütenträume reiften, dein schwererer Rest liegt hier schon unzugänglich jedem Tritt. Was soll die stumme Frage, die du damit stellst? Pallas, alles Gift durcheinanderwürgend in seinem Leib, steht in seiner zweiflügelig aufspringenden Haustür. Schma, Schma, alles bemerkt, nichts übersehen. Pallas und Schma prüfen einander. Pallas befriedigt's. Schma kommt zu keinem Ende. Frau Wese mit einer Volksmenge zu ihren beiden Seiten eilt mit Verschrecken ganz gealtertem Gesicht herbei. Der Pelz öffnet sich. Sie stürzt über Wese, der nachtentbekleidete Körper gehört ihm. Der mit dem Ehepaar sich wie der Rasen eines Grabes schließende Pelz gehört der Menge. Schma, mit Mühe die letzte Übelkeit verbeißend, den Mund an die Schulter eines Schutzmanns gedrückt, der leichtfüßig ihn davonführt. Ende von dem Brudermord von Franz Kafka, gelesen von Elli, August 2010. Über das Marionettentheater von Heinrich von Kleist.

Von mir aber ganz am Wasserrande im dünnen Sande lebte das rassige Gliederspiel zweier vorüberschreitender Reitpferde, die von zwei Menschen geritten wurden, die ich aber nicht näher beachtete, weil vorerst nur die beiden Pferde und das einheitliche, ungeheuerliche Wälderleben von Meer und Himmel meine Aufmerksamkeit anzogen. Der Glanz von den Flanken der spiegelglatten Tiere und hier und da der Glanz im Meer, der von den weithin streichenden Linienwellen angeregt auf- und abzuckte, machten Pferde und Reiter wie zu Spiegelgebilden, zu Schattentänzern vor dem weiten Luft- und Wasserraum. Es war ein hoheitsvolles Schreiten in den Beinen und Fesseln der spielend und tänzelnd auftretenden Pferdegestalten. Es war wie ein Musizieren in der Luft, ein gaukelndes Tönespiel in der adligen Beweglichkeit der Tiere, als müssten das Meer und der Himmel zu einem riesigen Instrument werden, auf dem Melodien geboren wurden beim rhythmischen Vorwärtsschreiten beider Reitpferde. Es kam mir nicht zum Bewusstsein, dass der lautlose Dünensand alle Geräusche verschlucken könnte. Auch der Sand, schien mir, wurde zu rieselnden Tönen unter der Berührung der zierlichen und rassigen Glieder der Pferde. Das Wälderl um die Reitenden tönte bald gedämpft jauchzend auf. Bald klang es schneidend wild zu mir her, wie die Geräusche der langen schneidenden Linien der flachen Strandwellen. Dieses Bild, das ich so lebendig sah, das Bild der zwei Reiter am Meer, hing im nächsten Zimmer, im Musiksaal, in goldenem Rahmen über dem Flügel. Ich konnte es vom Bibliothekzimmer aus nicht mehr sehen, aber das Bild kam immer wieder zu mir. Der Hausherr hatte mich, als wir nach dem Abendessen aus dem Speisesaal kamen, auf das Bild, das ihm das Lieblingsgemälde seines Hauses war, aufmerksam gemacht. Und ich hatte mich einen Augenblick auf die Sessellehne gestützt und hatte meinen Körper am Sessel verlassen und war mit meinem Geist durch den Rahmen des Bildes aus dem Haus, aus dem Landwirt fortgegangen und an den Meerrand getreten. Als wir dann später im Bibliothekzimmer um den runden Tisch saßen, war es, wie ich es eben beschrieb. Das Bild kam immer wieder zu mir. Es hob die Wände der Zimmer fort. Die Ruhe der beleuchteten Nebenseele wurde zur Ruhe des Weltmeers. Das gedämpfte Licht in den Räumen zur Ruhe des Himmellichtes über den Urwassern. So wusste ich, als ich mechanisch aufgestanden war und der Hausherr mit einigen Gästen das Zimmer verließ, bald nicht mehr, was Wirklichkeit und was Unwirklichkeit war. Es stand eine weite, gedämpfte Festlichkeit um mich, von der ich mich halb nicht trennen konnte und halb wieder getrennt fühlte, da diese Festlichkeit nicht mir gehörte. Denn es war die Festlichkeit der Schmerz und Freude ausgleichenden Todesstunde, die aus den Zimmern dieses Hauses noch nicht gewichen war, die den Alltagsräumen eine höhere Verklärung hatte geben können, als es sonst die laute Feste vermocht hatten. Ich war in demselben Hause vor Jahren zu einem großen Abendfest gewesen, aber die erlesenen, geschmückten Frauen, die geistesgewandten Männer hatten bei Tanzschritten, Witz und Fröhlichkeit, bei Wein und Musik keine ähnliche Größe der Festlichkeit schaffen können, keine ähnliche Erhöhung des Hauses, wie es jetzt ein einziger Mensch getan, ein junger Mensch, der einzige Sohn, der durch seinen Todesschritt das Haus an den Rand der Unendlichkeit gestellt hatte. Wie diesem war es nur dem Künstler gelungen, das Haus fortzuheben, ihm, der jenes Gemälde geschaffen, das nicht bloß über dem Flügel im Nebenzimmer hing, sondern die Kraft hatte, Haus und Beschauer an das Erdende zu entrücken, wo das Reich der fließenden Wasser, das menschenleere Reich der Ozeane beginnt, darauf der Mensch nur zeitweiliger Gast sein, aber nicht Fuß fassen kann, wo ihn Tiefe und Weite verschlängen, wenn er die Grenze von der Wirklichkeit zum Nichts überschreiten würde. Ich stand noch unschlüssig, überlegend, ob ich den Gästen, die gegangen waren, folgen sollte, oder ob ich noch bei der Todesfestlichkeit, die in diesen Räumen lag und mich anzog, verweilen durfte. Der Gestorbene war ein junger Musiker gewesen. Drüben am Flügel hatten Mutter und Sohn oft Stunden verbracht, wenn sie sang, was der junge Mann erdacht, wenn er ihr vorspielte, was die Stimme seiner Jünglingsgefühle, seines Jünglingsernstes und seiner Jünglingseinsamkeit auftönen lassen musste. Damals waren beide Herzen, das der Mutter und das des Sohnes, wie die zwei Reiter am Meer gewesen, dem Pferde im gleichen Takt schritten und die melodisch vor der Unendlichkeit des Himmels und des Meeres, vor der Zukunft und vor der Vergangenheit hinzogen. Nun war die Einheit zerrissen. Die zarte und zierliche, tief betroffene Mutter stand noch fassungslos vor dem unfassbaren Schmerz. Die Melodie der Einheit war abgebrochen. Das Leben hatte keinen Klang mehr als den des Schluchzens. Schluchzen noch des Nachts in den Träumen, Schluchzen morgens beim Erwachen, Schluchzen am Tage beim Schreiten durch die lautlosen Räume des Hauses, durch den noch lautloseren Raum des eigenen Herzens. In den letzten Sommertagen war der junge Mann noch leben und lebenslust gewesen. Dann war er erkrankt. Seine Lunge fieberte. Die Sprache, seine Stimme starb zuerst. Dann entglitt der Blick, die Augen erlöschten, und der warme Körper, den die Mutter umschlang, entfremdete sich selbst im Mutterherzen und verschwand in der Kälte des Todes. Nun waren Monate vergangen. Niemals mehr hatte die Mutter den Flügel im Musikzimmer öffnen lassen. Sie hatte den Sohn immer noch begraben müssen, den Gestorbenen immer wieder begraben. Sie hatte noch nicht die Kraft gehabt, den Sohn verklärt vor sich auferstehen zu lassen. Aber alles Abschiednehmen muß von dem Wiederkommen abgelöst werden. auf die Trennung, die das Sterben bringt, folgt die Wiederkehr, die Stunde der Auferstehung. Das Leben lässt sich nicht bis ins Unendliche begraben, auch das tote Leben nicht. Auch der Tod ist ein Wellenschlag. Das Land hat seine Berge und Hügel, das Meer seine Wellen und Wogen, der Himmel seine Wolken und seine Klette, und auch das vergangene Leben hat sein Gehen und Wiederkehren. An diesem Abend war mir unbewusst klar geworden, der Tote war zu seiner Mutter und zu seinem Vater verklärt wiedergekehrt. Er war wieder auferstanden in den Räumen des Hauses. Der junge Mann stand neben uns und wollte uns von seiner Übersinnlichkeit einen Ausdruck geben. Seine Todeswelle, raumloser als die räumlichen Wellen, die wir Lebenden füllen, wollte sich vor uns verkörpern. Dieser feierliche Schauder berührte mich noch, als die trauernde Frau des Hauses zu mir sagte und auf den Gast deutete, der außer mir noch im Zimmer geblieben war. »Sie gehen doch noch nicht? Ich dachte, wir wollten heute Abend noch ein wenig Musik hören. Sie wissen, es ist seit Monaten kein Ton in diesem Hause gespielt worden.« Der junge Mann, den sie zum Spielen aufforderte, war ein sehr feiner, künstlerisch ernster und gewandter Klavierspieler. Er spielte uns dann gute Werke großer Komponisten vor, verabschiedete sich aber bald. Mich jedoch hielt die Spannung fest. Eine Erwartung, eine Sehnsucht nach der Verkörperung der überirdischen Festlichkeit des Todes, die mich in diesen Räumen nicht verließ. Die beiden Klavierlampen brannten noch am offenstehenden Flügel. Unweit von mir auf einem kleinen Damenschreibtisch stand die Fotografie des jungen Verstorbenen. Draußen vor den weißverschleierten Fenstern des Hauses lehnte das Schweigen des dunklen Gartens, des dunklen Waldes. Ich wusste, die Nachbarschaft draußen war schneelos und winterlich düster. Es war Februar, und das Grab des Toten lag fern irgendwo in einem der mächtigen Großstadtfriedhöfe. Und jenes Grab unterschied sich in nichts von der Wintererde und nichts von den anderen Millionen Grabhügeln, die überall auf der Welt jahraus jahrein hervorwachsen, die im Sommer begrünt sind wie die Wälder und Wiesen und im Winter verlassen scheinen wie die Wälder und Wiesen. Der Geist der Toten aber lebt im Sommer und Winter in einer verklärten Jahreszeit, die wir auf Erden nicht kennen, die sich aber auf uns herabsenkt, wenn sich ein Toter uns mitteilen will. Beim Gemisch der eisigen Wellen des Toten und der Wärmewellen unseres Herzens entsteht jene schauersüße Stimmung, in der wir fröstelnd fühlen, der Tote ist auferstanden und kehrt verklärt bei uns ein. Ich wage unter dem Bann dieser Stimmung die Frage an die trauernde Mutter, ob sie nicht ein Lied ihres verstorbenen Sohnes singen oder ein Musikstück von ihm spielen möchte. Sie lächelte schmerzlich und ging zum Flügel, aber als wenn sie sich selbst von dem gleichen Wunsch zum Klavier hingezogen gefühlt hätte, schien sie mir dabei freudiger im Gang, von einer verhaltenen Freude umgeben. Allein im Hause hatte sie es vielleicht nicht gewagt, jetzt schon vor dem Vater des Verstorbenen Lieder und Töne aufleben zu lassen. Als die Trauernde sich zwischen die zwei hellen, verschleierten Lampen an den schwarz glänzenden Flügel setzte und ihre schwarz eingehüllten, schmalen Schultern sich von den schneeweißen Tüllvorhängen abhoben, die senkrecht vor den Fenstern hinter ihr herabhingen, da war es mir doch nicht gewiss, ob Leben aus dem Flügel erwachen würde. Ich musste immer noch denken, dass diese in tiefe Trauer gehüllte Mutter den Sohn immer noch begrub. Der Flügel vor ihr wurde mir zum glänzend schwarzen Sarg, an den sie sich, wie mir schien, niederlassen musste, um zu schluchzen und zu weinen und zu begraben. Ich wusste nicht, ob die Trauernde schon reif war, den Toten auferstehen zu lassen, in jener Verklärung, in der ich als Fremde ihn bereits in den Raum eintreten fühlte. Es würde mich nicht verwundert haben, wenn die noch schwer erschütterte, nach den ersten Tönen das Spiel abgebrochen und ihr Gesicht in die Hände vergraben hätte. Aber sie war reif zum Empfang des Zurückkehrenden. Mit einem wunderbaren Mut, als überschreite sie selbst freudig die Schwelle vom Leben zum Tod, entlockte sie dem Flügel die alten Wohllaute, die nur ihr vertrauten einsamen Jünglingsgefühle des Sohnes, die männlich-junge Lust und die männlich-jungen Zweifel, die einst mit ihm gerungen hatten. Und als sie eines der letzten Lieder sang, geschah vor meinen Augen das Wunderbare. Die reife, schöne Frau sang sich an den jugendlichen Weisen ihres Sohnes zur eigenen frühesten Jugend zurück. Und ihr Frauengesicht wurde mädchenhaft, alle Enttäuschungen bar. Mädchenhaft gläubig und vertrauend wurden die Augen beim Ein- und Ausatmen der Musik. Die Vergrämte verklärte sich unter der Verklärung des Toten. Und ich sah Mutter und Sohn auf zwei großen, überwältigend großen jugendlichen Rossen, von denen jedes die Verkörperung eines Schicksals zu sein schien, am Meer der Unendlichkeit hinreiten. So sehe ich beide heute noch und in Ewigkeit als zwei Reiter am ungeheuren Meer am Rand der Welt. Und wenn ich in 9 Stunden und anderen Räumen dieser Frau wieder begegnen werde, sie wird für mich immer die vom Todesschmerz mädchenhaft verklärte Mutter sein, die auf der Linie zwischen Leben und Tod lebender in der Entrückung auflebt als im irdischen. Ende von 2 Reiter mehr von Max Dautendey, gelesen von Elli, August 2010. Lixium Panula von Max Dautendey. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Lixi und Panula von Max Dautendey. Lixi, eine chinesische Wasserverkäuferin, und Panula, eine singalesische Straßendame, saßen im Haftlokal der Polizeistation auf der Gelben Straße in Singapur. Es ist morgens 6 Uhr. Beide Frauen sind in der Nacht betrunken von der Straße aufgelesen und in das vergitterte Haftzimmer gesteckt worden. Der einfenstrige Raum liegt im ersten Stock eines einstöckigen indigoblauen Hauses. Das Gitterfenster reicht bis zur Diele. Lixi und Panula sind von den Stühlen, auf denen sie geschlafen, aufgestanden. Sie hocken am Boden bei dem Gitterfenster, schauen auf die lebhafte Morgenstraße hinunter und warten auf ihre Haftentlassung. Lixis Kopf ist wie ein großer, gelber, ausgehöhlter Kürbis, in dem man ein Licht gestellt hat. Ihre Augäpfel leuchten noch prall von übernächtiger Trunkenheit. Panula hat noch rot und weiße Schminke und Butterreste im Gesicht. Ihre Wangen sehen aus wie zwei künstlich gefärbte Stücke Zucker. Beide Gesichter, das gelbe und das rosa-weiße, kleben an dem Gitter und verfolgen interessiert den Straßenlärm unten in der Gelben Straße von Singapur. Nackte Malaien, halbnackte, grobblau gekleidete Chinesen, Bananenhändler, Wasserträger, Fischverkäufer, Garküchenkahn und Rikscha-Wagen rennen durcheinander, schieben und poltern über die Pflastersteine. Räder und Menschenstimmen überlärmen sich mit ruckhaften Sätzen. Die beiden Weiber am Gitterfenster begrüßen Bekannte unten, Gesichter nicken herauf, Hände winken. Vom dröhnenden Straßenleben zittern die Eisenstäbe des Gitters, daran sich die Finger der beiden Frauen festhalten. Lixi, die Chinesin, hat weite, schwarze, glänzende Kalikohosen an und eine blaue, schräg geknöpfte Leinenjacke. Ihr lehmgelbes Gesicht grinst immer freundlichst. Ihre eingedrückte Nase schnuppert zwischen den Eisenstäben sehnlichst nach der Straße hinunter. Panula in einem alten japanischen Crepe-Kimono von rosagrauer Farbe, rote Ahornblätter darauf eingefärbt, hockt am Boden. Ihr schmaler Hals dreht sich wie ein Reiherhals hin und her. Sie verfolgt alle Vorübergehenden mit beweglichem Kopf, als möchte sie gleich einer Störchin die Leute wie Frösche aus einem Sumpf zu sich heraufangeln. Die chinesische Lixi ist grobknochig. Ihre derben Brüste und ihr Gesäß sind dick wie Wassermelonen. Panula aber ist wie ein Halbpferdchen schmal und wetzt ihre Knie hüpfend am Gitter, wenn sie bekannte Matrosen auf der Straße begrüßt. Allmählich sammelt sich ein Bekanntenkreis von chinesischen Barbieren, malaiischen Wagenziehern und chinesischen Kuliweibern unter dem Fenster an. Unter viel Geschrei unterhalten sie sich mit den gefangenen Weibern. Einer wirft ein paar Bananen hinauf, ein Fischhändler ein paar dünne Fische. Die breitmäulige Lixi verschlingt die lebenden rohen Fische. Panula lutscht an den Bananen. Aus einer chinesischen Bar über der Straße kommt ein junger Mensch gerannt. Er hat einen langen Bambusstab in der Hand. Darauf ist ein Stück Schwamm gebunden. Den feuchten Schwamm reicht er den gefangenen Frauen hinauf. Lixi schnuppert und riecht sofort, dass der Schwamm in Branntwein getaucht ist. Panula errät den Branntwein aus Lixis Augen, und beide Weiber pressen gierig ihre offenen Mäuler durch die Gitterstäbe, um den Branntweinschwamm zwischen die Lippen zu bekommen. Kaum hat Lixi den Schwamm mit der Nase berührt, versucht Panula, die Chinesen zur Seite zu zehren. Die aber bleibt unerschütterlich auf ihren zweistämmigen Beinen stehen, schnappt nach dem Schwamm und saugt. Der Bekanntenkreis unten brüllt ein heulendes Gelächter, denn Panula ist wie ein Affe auf Lixis Schultern gesprungen und würgt Lixi von rückwärts am Hals, damit die Chinesin keinen Schluck Branntwein in den Magen hinunterschlucken kann. Lixis gelbes Kürbisgesicht wird braun wie ein irdener Krug. Sie würgt und schlingt und will Panula abschütteln. Die dünne Malaien hängt wie eine Zange am Hals der dicken Chinesin. Lixi fällt auf die Knie, prustet den Branntwein aus den Nasenlöchern. Und immer noch reitet Panula auf der breiten Chinesin wie ein Jaguar, der sich auf einem Elefantenrücken eingebissen hat. Die gelben Zuschauergesichter auf der Straße tanzen wie rein gelber Lampions im Winde, und viele Köpfe stoßen in Gelächter zusammen. Panula hat endlich über den Rücken der Chinesin hinweg den Schwamm durch das Gitter mit den Zähnen erschnappt, ihn mit dem Mund von der Bambusstange gerissen, den Branntwein mit den Lippen ausgesogen und den Schwamm dann blitzschnell zurück auf die Straße gespuckt. Aber jetzt erhebt sich furchtbar die knochige Chinesin von der Erde, schnaubt wie ein Flusspferd, das ins Land steigt. Ehe sich Panula, die am Gitter hängt, die Schreckensgesichter der Zuschauer unten auf der Straße erklären kann, hat die mächtige Lixi die Malaien von rückwärts am Haar zur Erde gerissen. Das Haar geht auf, und die chinesische Wasserträgerin schleift die Straßendirne wie in einem schwarzen Strick in den Hintergrund des schmalen Haftlokals. Die Zuschauer stehen noch ein paar Augenblicke unten und warten. Ihre gestreckten Hälse reichen nicht bis zum ersten Stock, um in die Zimmertiefe zu schauen, und da weder Panula noch Lixi wieder am Gitter erscheinen, gehen alle lachend auseinander. Das Straßenleben eilt eintönig lärmend wie vorher unten am Fenster vorbei. Auf den Steinplatten hinten an der Zimmerwand liegt Panola in der einen Ecke wie eine fortgeworfene Puppe mit ausgerenkten Armen und komisch verbogenen Beinen, als ob ihr ein Wirbelwind alle Glieder in den Gelenkkugeln verdreht hätte. Ihr rosa Kimono liegt zerschlitzt in vielen Fähnchen unter ihr. Als hat sie Lust zu lachen, verzerrt Panola die Mundwinkel und zeigt die Zunge wie einen blauen Lappen. Ihr Haarstrang ist fest, gleich einer Henkelschnur um ihren Hals geknotet. Die Malaien rührt sich nicht mehr. In der anderen Ecke der Zimmertiefe ist Lixi rückwärts über einen Stuhl gestürzt. Ihre Beine stehen gespreizt in die Luft nach der Zimmerdecke. Ihre gelben Waden schauen aus den schwarzen, zurückgefallenen Kalikohosen. Das gelbe Gesicht der Chinesin steht verkehrt auf dem Fußboden und scheint wie eine leuchtende Lampe durch das dunkelblau getünchte Zimmer. Die blaue Jacke ist von der linken Brust gerissen. Der kleine Glasknopf einer Stecknadel blitzt neben der Brustwarze. Kaum ein einziger kleiner Blutstropf sammelt sich langsam um den Stecknadelkopf und erstarrt zu einem winzigen roten Kreis. Lixi hat Panola mit der Malaie in eigenem Haar erwürgt und Panola hat die Chinesin im Kampf die Stecknadel so tief in die Brust gestochen, dass die Nadel das Herz traf und bis zum Nadelkopf im Fleisch stecken blieb. Lixi und Panola sind tot. Die Malaie bekommt allmählich durch die Totenstarre einen schiefen Ausdruck, als ob sie spottet. Das Wagenrütteln der Straße erschüttert den Fußboden und Lixis ausgestreckte Beine schaukeln in der Luft, als ob sich die Chinesin im Kopf stehen übe. Die erwürgte Malaien hat eines ihrer verdrehten, himmelnden Augen auf die Beine der Chinesin in der Luft gerichtet. Das andere Auge sieht nach der entgegengesetzten Seite zum Fenster. »Schau, Lixe, jetzt kommt ein Monsungewitter«, grinste Panulas Augapfel und verdunkelte sich bläulich-rot unterm Gewitterhimmel, während der andere Augapfel, beschienen von der Indigo-Wand des Zimmers, blau leuchtete. Lixes Beine wippen beim einsetzenden Sturmwind, der das Haus schüttelte. Es war, als fluchte ihr offener Mund. »Verdammt, ich habe meine Kinderwäsche noch auf dem Hausdach zum Trocknen. Der Regen wird alles fortschwemmen. Ich muss heimrennen.« Und Lixis Beine wackeln noch lebhafter. Panola aber höhnte mit ihrem schiefen Blick, stille schweigend. »Du wirst lange zappeln können. Von selber stehst du nimmer auf, Lixe. Bist ja mausetot. Von mir, der Panola, umgebracht, ehe du es ahntest, du viereckiges Chinesentier. Der winzige, gläserne Nadelkopf passte übrigens gut in die Brustwarze.« Die Chinesin grinst mit ihrem ungestürzten Gesicht und aus ihren Nasenlöchern trippt der aufsteigende Alkohol, den sie ausgebrustet hatte, kleine lebende Blasen. Panola funkelte argwöhnisch mit ihrem blauen Augapfel. »Ich glaube dir, du wirst wieder atmen, Lixe.« Der erste Blitz bestrich Lixes Gesicht noch gelber, so dass ihr breiter, offener Mund bis an die Ohren glänzend zu lachen schien. Auf Panolas Stirn bilden sich kleine, glitzernde Schweißperlen, als ob die Gedanken, die von ihr noch im Haftlokal umgingen, sich auf ihre Stirnhaut niederschlugen und sich dort kristallisierten, und diese glitzernden Gedanken wiederholten nochmals das Gespräch von heute Nacht, das Lixi und Panola hier im Haftzimmer vor Sonnenaufgang hatten. »Der Mensch muss töten können«, hatte die Malaien belehrend behauptet. »Wer nicht töten kann, beleidigt den Tod und lebt nur halb. Siehst du, Lixi, die eine Hälfte des Mondes ist einmal schwarz und jeden Monat einmal weiß. So muss der Mensch sein, Lixi. So wie du auf einer Stange zwei Eimer auf den Schultern über die Straße trägst und sich die beiden Eimer an der Stange das Gleichgewicht halten müssen, so balancieren Leben und Tod an der Weltstange. Jeder Teil der Welt will sein Teil von dir. Man muss leben können, man muss aber auch töten können. Leben und Töten wollen gelernt sein. Hör zu. Einmal lag ich mit einem reichen Mann in meinem Zimmer zu Bett. Um Mitternacht erwachte ich und sah im Dunkeln ein grünes Licht durch das Türbrett kommen. Ich glaubte, ich schliefe noch und rieb mir die Augen. Im Licht, das lautlos eintrat, sah ich die Schattengestalt einer Frau, die glitt unhörbar, immer von dem grünen Licht umgeben, zu meinem Waschtisch. Sie nahm einen Kamm und kämmte sich ihr feuriges Haar. Ich hörte deutlich die Funken knistern und sah den glühend weißen Kopf des Gespenstes im Spiegel über dem Waschtisch. Ich erkannte die Frau an ihrem Spiegelbild wieder. Sie war eine Freundin von mir und hatte von mir in dem Zimmer gewohnt und dort ihre verliebten Besucher empfangen. Sie war ganz natürlich gestorben und kam jetzt aus dem jenseitigen Leben, um ihr Zimmer aufzusuchen, darin sie einmal einen jungen Mann ermordet hatte, den sie dann, wie man sagt, im Hauskeller verscharrt hat. Ich verstand ihre Erscheinung erst später und weiß jetzt, sie machte ihren köstlichsten Morderinnerungen wollüstige Besuche. Halb aufgerichtet im Bett schaute ich auf ihr Gesicht im Spiegel, während sie sich noch immer mit meinem Kamm kämmte. Alle Gegenstände im Zimmer waren von ihrer Gestalt beschienen. Ich genoss eine nie gekannte Aufregung, und beim Anblick der glühenden Mörderin und bei dem wallenden Licht, das sie ausstrahlte, wurde mein Blut wie betrunken. Ich grub meine Fingernägel mit Angst und Genuss in den Hals des schlafenden Mannes an meiner Seite und zerdrückte seinen Kehlkopf wie eine Nuss zwischen meinen Fingern. Der Mann schlug ein paar Mal um sich. Das grüne, feurige Licht des Gespenstes kreiselte und verschwand durch das Türbrett. Es war wieder dunkel im Zimmer und der Mensch neben mir lag still. Ich zog meine Hände von ihm zurück. Der Mann rührte sich nicht mehr. Ich zündete 10 Streichhölzer nacheinander an. Beim ersten Streichholz sah ich, dass seine Kinnlade ihm herunterhing. Beim zweiten sah ich seine Augen, die wie gekochte weiße Fischaugen aus dem Kopf quollen. 10-mal sah ich immer ein neues Stück von dem Toten. Die ersten 5 Male schauderte ich, aber die letzten 5 Male genoss ich den Toten neben mir wie eine Mahlzeit von 5 leckeren Gerichten. Ich wunderte mich, dass das Töten so unterhaltend war, und schlief kostbar befriedigt neben der Leiche ein, befriedigter, als wenn der Mann gelebt hätte. Am Morgen wollte ich mit meinem vertrauten Hausdiener, der damals mein leidenschaftlich Geliebter war, den erwürgten Mann im Keller begraben. Emilio grub, und ich stand daneben und schaute zu. Kaum einen Fuß tief stieß Emilios Schaufel auf ein Gerippe. Wir warfen die Knochen heraus, gruben tiefer. Wieder lag ein Gerippe darunter, und noch tiefer noch ein Gerippe. Ich bin sicher, hätten wir weiter gegraben, die ganze Erde wäre mit Schichten von Menschengerippen ausgefüllt gewesen, denn alle Jahre, alle Jahrhunderte hatten vor uns in dem Hause, wie wahrscheinlich in allen Häusern der Stadt, gemordet und Gemordete begraben. Früher war ich bei jedem Gewitter ängstlich. Jetzt fürchtete ich keinen Blitz mehr. Ich fühlte bei den elektrischen Schlägen ein Kitzeln in meinen Fingern, wie damals, als ich den zappelnden Kehlkopf zerdrückte. Und wenn die Blitze draußen morden, bin ich aufgeregter, als wenn mich ein wilder Stier umarmen würde. Gespenster sehe ich, wo ich gehe und stehe. Alle, die jemals gemordet haben, sind eine große, wollüstige, unsterbliche Familie und verkehren Tag und Nacht bei geschlossenen Türen und bei vergitterten Fenstern miteinander. Ich bin jetzt nie mehr allein. Ich sehe die Mörder aller Zeiten vor Augen, wenn ich die Augen schließe. Ich gehe vor und zurück. Alles Blut, das geflossen ist, und alles Blut, das fließen wird. Ob ich wache oder schlafe, alles ist eins. Ich bin bei allen Morden dabei, die geschehen, und mein Blut lebt lustig seitdem wie eine brünstige Affenherde in meinem Leib. Der toten Banula triefte bei dem stummen Selbstgespräch ihrer alten Gedanken wie vor lauter Genuss ein langer Speichelfaden aus dem Mund. Lixe steht immer noch auf dem Kopf. Der Donner draußen reibt sich an den Hauswänden, und Lixes Beine werden nicht müde, hoch über der Stuhllehne zu wippen, als antwortete sie auf Panulas Belehrung. Hei ho, jetzt habe ich das Töten gelernt, und ich, Lixe, stelle mich auf den Kopf vor Vergnügen darüber. Das Töten ist eine viel lustigere Sache als das Wasserverkaufen. Und außerdem hast du doch nicht allen Branntwein bekommen. Siehst du, Panula, ich habe doch ein paar Tropfen in der Nase. Lixes Nasenlöcher trieben noch ein paar große letzte Blasen, welche zersprangen. Dann wurde das mimische Gespräch der Toten abgebrochen. Die Türe öffnete sich, und die erstaunten Polizisten fanden die beiden Leichen der Weiber, die eine wie eine verrenkte Marionette in die Ecke geworfen, die andere wie eine kopfstehende Akrobatin vom Stuhl gefallen. Niemand getraute sich, während des Gewitters in das Zimmer zu treten und die Toten zu holen. Die Polizisten blieben starr unter der Türe stehen, wie Zuschauer auf einer Bühne. Nur die Monsunblitze, welche draußen in der Stadt wie Mordbrenner rasten, rannten rotfeurig durch das Fenster herein und um die beiden Leichen herum. Ende von Lixe und Panula von Max Dautendey. Gelesen von Elli, August 2010. König Drosselbart von den Gebrüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. König Drosselbart von den Gebrüdern Grimm. Ein König hatte eine Tochter, die war über alle Maßen schön, aber dabei so stolz und übermütig, dass sie kein Freier gut genug war. Sie wies einen nach dem anderen ab und trieb noch dazu Spott mit ihnen. Einmal ließ der König ein großes Fest anstellen und lud dazu aus der Nähe und Ferne die heiratslustigen Männer ein. Sie wurden alle in eine Reihe nach Rang und Stand geordnet. Erst kamen die Könige, dann die Herzöge, die Fürsten, Grafen und Freiherren, zuletzt die Edelleute. Nun ward die Königstochter durch die Reihen geführt, aber an jedem hatte sie etwas auszusetzen. Der eine war ihr zu dick, das Wein versprach sie, der andere zu lang. Lang und schwank hat keinen Gang, der dritte zu kurz, kurz und dicker kein Geschick, der vierte zu blass, der bleiche Tod, der fünfte zu rot, der Zinshahn, der sechste war nicht gerad genug, grünes Holz, hinterm Ofen getrocknet. Und so hatte sie an jedem etwas auszusetzen. Besonders aber machte sie sich über einen guten König lustig, der ganz oben stand und dem das Kinn ein wenig krumm gewachsen war. Ei, rief sie und lachte, der hat ein Kinn wie die Drossel einen Schnabel. Und seit der Zeit bekam er den Namen Drosselbart.

dachte sie mit betrübtem Herzen an ihr Schicksal und verwünschte ihren Stolz und Übermut, der sie so erniedrigt und in so große Armut gestürzt hatte. Von den köstlichen Speisen, die da ein- und ausgetragen wurden und von welchen der Geruch zu ihr aufstieg, warf mir die Diener manchmal einen Brocken zu, die tat sie in ihr Töpfchen und wollte sie heimtragen. Auf einmal trat der Königssohn herein, war in Samt und Seide gekleidet und hatte goldene Ketten um den Hals. Und als er die schöne Frau in der Türe stehen sah, ergriff er sie bei der Hand und wollte mit ihr tanzen. Aber sie weigerte sich und erschrak, denn sie sah, dass es König Drosselbart war, der um sie gefreit und den sie mit Spott abgewiesen hatte. Ihr Sträuben half nichts, er zog sie in den Saal. Da zerriss das Band, an welchem die Taschen hingen, und die Töpfe fielen heraus, dass die Suppe floss und die Brocken umhersprangen. Und wie das die Leute sahen, entstand ein allgemeines Gelächter und Spotten. Und sie war so beschämt, dass sie sich lieber tausend Klafter unter die Erde gewünscht hätte. Sie sprang zur Türe hinaus und wollte entfliehen, aber auf der Treppe holte sie ein Mann ein und brachte sie zurück. Wie sie ihn ansah, war es wieder der König Drosselbart. Er sprach ihr freundlich zu. »Fürchte dich nicht. Ich und der Spielmann, der mit dir in dem elenden Häuschen gewohnt hat, sind eins. Dir zuliebe habe ich mich verstellt, und der Husar, der dir die Töpfe entzwei geritten hat, bin ich auch gewesen. Das alles ist geschehen, um deinen stolzen Sinn zu beugen und dich für deinen Hochmut zu strafen, womit du mich verspottet hast.« Da weinte sie bitterlich und sagte, »Ich habe großes Unrecht getan und bin nicht wert, deine Frau zu sein.« Er aber sprach, »Tröste dich, die bösen Tage sind vorüber, jetzt wollen wir unsere Hochzeit feiern.« Da kamen die Kammerfrauen und taten ihr die prächtigsten Kleider an, und ihr Vater kam und der ganze Hof und wünschten ihr Glück zu ihrer Vermählung mit dem König Drosselbart. Und die rechte Freude fing jetzt erst an. Ich wollte, du und ich wären auch dabei gewesen. Ende von König Drosselbart von den Gebrüdern Grimm, gelesen von Elli, August 2010. Im Blondicht von Penang von Max Dautendijk. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Im Blondicht von Penang von Max Dautendijk. Die malaiische Kurtisane Gabriela Tototo, die in der Frühlingszeit auf englischen Dampfen in der Malakka-Straße und im chinesischen Meer von Penang bis Hongkong reiste, lebte im Sommer ausruhend in ihrer Villa in Penang. Ihr Haus lag wie ein einziger weißer Saal in einem tiefen Rasengarten. Statt der Blumenbeete standen mannshohe bläuliche Porzellanvasen in langen Reihen am Gartengitter entlang. Gelb- und rot gefleckte Tigernelken wuchsen in Sträußen aus den Vasen. Schlanke Wandererpalmen mit pechschwarzen Fächerblättern brüsteten sich wie finstere Pfauen rund um die weiße Villa. Ein scharlachblühender Elektrinenbaum spreizte sich am Garteneingang. Das rote Gegröße der Blüte in der Luft leuchtete blutig wie die Schlachtbank eines Metzgers. Der Garten schien das Seelenleben der Kurtisane in seinen Farben zu spiegeln. Mit der Künstlichkeit der Porzellanvasen, mit der Düsterkeit der Wandererpalmen und mit der rücksichtslosen, lüsternen Röte der Elektrinenbäume erinnerte er an seine Besitzerin. In Penang herrscht über allen Dingen, über den Kalkwänden der Häuser, über den breiten Blattfächern der Palmen und über der Haut der Menschen ein ewig blaues Licht. Immer ist eine Bläue dort über allem, wie ein beständiger Mondschein mitten im Sonnenschein. Das blaue Licht von Penang ist wie der bläuliche Schimmer einer unsichtbaren elektrischen Bodenlampe, ist über den Springbrunnen der Gärten, über den Pflastersteinen, über den Wasserspiegeln des Meeres und selbst über den Panzerplatten der vorüberfahrenden Kriegsschiffe gleich wie ein Phosphorleuchten mitten am Tage. Und die Bläue macht den Muschelkalk der Hauswände transparent, als könnten die Menschenschritte hier durch die geisterhaften Wände gehen, als wäre die Stadt nur ein bläuliches, unwirkliches Schlafbild, mitten unter der wachen Tropensonne. Niemand hat das bläuliche Licht von Penang jemals erklärt, aber es ist immer da, und die eingeborenen Fotografen malen selbst auf die Ansichtskarten, auf Gesichter und Landschaft diesen Mondschein im Sonnenschein. Auch Gabriela Tototos weißes Landhaus lag im Gartengrün mitten am Tag mit mondblauen Wänden, die wie zu stark gebläute Wäsche leuchteten. Der malaiische Fotograf Fuluhulunku in Penang hatte dieses Haus schon dutzendweise auf Ansichtskarten in zarter Bläue gemalt, denn die Kurtisane schenkte gerne Hausbild mit Gartenansicht an ihre Freunde. Aber niemals verschenkte sie ihr eigenes Bild. Sie fürchtete sich, abergläubisch wie alle Asiaten, vor dem bösen Blick fremder Augen, vor bösen Augen, die ihr Schaden bringen würden, und vor bösen Wünschen, die sich auf ihr Bild richten könnten. Nur einmal hatte sich Gabriela von Hulunku fotografieren lassen. Aber als er die Bilder ablieferte und sie ihr Gesicht dutzendweise vor sich sah, erschrak sie, geriet in Angst und verbrannte noch am Abend alle Bilder mit eigener Hand. Der Fotograf Holunko besaß trotzdem ein Bild von der Tatoto, ein Bild, das die Kurtisane nackt zeigte und das sie selbst noch niemals gesehen hatte. Holunko trug dieses heimliche Bild in das Futter seines Hausrockes eingenäht, denn es soll Glück bringen, das nackte Bild einer Kurtisane stets bei sich zu tragen. Der Fotograf war auf leichte Weise in den Besitz dieses Bildes gekommen. Gabriela hatte damals Holunko zu sich in die Villa gerufen, um sich fotografieren zu lassen. Es war zu Beginn der heißen Zeit, die Kurtisane war schläfrig und von ihrer Hongkong-Reise eben erst zurückgekehrt. Die Tatoto lag in einem langen Strohsessel im schattigsten Zimmer des Hauses. Die grünen Schutzdächer an den langen Fenstern waren herabgeklappt, die Scheiben bis zur Diele geöffnet. Aber die Kalkdecke im Zimmer strahlte wie immer ihr bläuliches, intensives Licht aus. Gabrielas chinesischer, orangefarbener Seidenmantel war weit geöffnet und zeigte den schmalen Leib der Kurtisane wie das Fleisch einer geschlitzten Mangofrucht in rot-gelber Schale. Über den nackten Arm der schönen Frau stieg behutsam mit den langsamsten Schritten der Welt ihr Spielzeug, ein kleines Chamäleon, das wie ein winziges, graues Gespenst im Zimmer umging. Der Fotograf wurde in das Haus eingelassen, und da er bestellt war, folgte ihm niemand von der Dienerschaft durch den Vorsaal. Er hob die Strohmatte von der Tür und sah die nackte Kurtisane eingeschlafen. Blitzschnell vereinigten sich in dem allein Gedanke und Wunsch, das Bild der nackten Frau zu besitzen, um es bei sich zu tragen. Unhörbar klappte er das Aluminiumgestell seiner kleinen Straßenkamera auf und fotografierte rasch von der Türschwelle aus die Schlafende. Er hätte gern vorher von Gabrielas Oberarm das kleine hässliche Chamäleon verscheucht, das dort auf drei Beinen stillstand und das vierte wie ein Jagdhund abwartend in die Luft streckte. Aber das kleine graue Tier sah unter seinen Augenklappen regungslos in das blaue Licht der Zimmerdecke und rührte sich nicht auf dem Arm der Schläferin. Der malaiische Fotograf kauerte nach einer Weile im Vorzimmer auf der Diele und schien mit orientalischer Ruhe auf das Erwachen der Dame zu warten. Holunkos Herz pochte heftig, als er später zu Hause in seiner Dunkelkammer das kleine Bild der nackten Kurtisane auf der Platte hervorrief. Am nächsten Morgen nähte er einen Papierabdruck davon in seinen Hausrock und wusste jetzt, dass er zeitlebens Glück haben werde. Nur durfte er von dem Bild zu niemandem sprechen. Aber das Glück kam in wahnwitziger Gestalt. Wollüstige, hitzige Träume bedrängten den armen Mann. Die nackte Tatoto kam nachts, wie in einem gelben Feuermantel, an das Bett des Malaien und legte sich in seinem Schlaf zwischen ihn und seine junge Frau. Und wenn er zugriff und die Kurtisane umarmen wollte, hing ihm das steife, grinsende Chamäleon am Herzen. Bei Tag ging die nackte Tatoto vor ihm her über das bläuliche Pflaster von Penang. Stundenlang starrte der junge Fotograf geistesabwesend in das blaue Licht von Penang und stand wie ein Träumer im Mondschein mitten im Sonnenschein. Nur wenn er seinen Hausrock ablegte, darin in Gabrielas Bild eingenäht war, atmete er leichter. Öfters geschah es, dass Holunko seinen europäischen Anzug anzog, seinen europäischen Strohhut aufsetzte und zum Hafen ging, wenn ein ausländisches Postschiff signalisiert wurde. Dann verkaufte er auf dem Promenadendeck des ankommenden Dampfers bemalte Fotografien und Postkarten von Benang an die Weltreisenden. Für eine kurze Stunde legte er dann mit seinem Hausrock seine unruhige Leidenschaft zu der Kurtisane ab. Wenn Holunko im Hafen auf einem Dampfer war, saß seine junge, 16-jährige Frau vor dem Atelierhaus auf dem Treppenabsatz unter dem Schlingpflanzendach. Die weißen Treppensteine leuchteten bläulich und Mamis weiße Augäpfel schimmerten ebenso bläulich. Die junge Frau stellte jeden Nachmittag einen kleinen Tisch auf die schattige Haustreppe und saß dort stundenlang und bemalte Dutzende von Ansichtskarten, bis ihr Mann wiederkehrte. Mami saß heute wieder an ihrem gewohnten Platz, und hinter ihr funkelten die Atelierscheiben im Gartengrün, wie das Fenster eines Aquariums. Mami saß getreulich und emsig über ihre Postkarten gebeugt. Ihr schwarzes, glattgescheiteltes Haar spiegelte bläuliche Glanzlichter. Dieses lackschwarze Haar wurde oft drüben über der Straße von dem chinesischen Korbflechter linksum beträumt. Der Chinese hatte seine offene Korbflechterei dem Fotografenhaus gegenüber. Dort wurden aus weißem Rohr von vielen halbnackten Chinesen große verschnörkelte Strohsessel und Strohsofas kunstvoll nach englischen Vorlagen gearbeitet. Linksum, der reiche Besitzer dieses Geschäftes, saß nachmittags in der Straße in einem großen Schaukelstuhl. Er war stets nur mit einer schwarzen Kalikohose bekleidet, sein Oberkörper war nackt. Er zeigte seine gelbe, glänzende Bauchkugel der Sonne und schlief unter einem getrockneten Palmfächerblatt, das er sich auf die Stirn gelegt hatte. Seine beiden vom Fett angeschwollenen nackten Arme hingen zu beiden Seiten des Schaukelstuhls vom feisten Leib herab. Die schwarze Kalikohose glühte wie schwarzer kochender Asphalt in der Sonne, und die gelbe Leibkugel stand voll glitzernder Schweißperlen und glänzte, wie eine fette, geblähte Pastete. Wenn Linksung nicht schlief, schaukelte er, und sein langer Zopf hing von der Stuhllehne herab bis auf das Pflaster und bewegte sich wie ein Perpendikel. Um ihn arbeiteten seine Leute gebückt über das Strohgeflecht. teils in der offenen Haushalle, teils auf der lärmbreiten Straße. Ling Sun konnte stundenlang in seiner liegenden Stellung schaukeln und zur Fotografin hinüberstarren. Er träumte sich dann nach China hin, in seine Heimatstadt, und von dort wollte er sich später eine Chinesin zur Frau holen, schwarzhaarig wie die Fotografin drüben. Halb schlafend, halb träumend beging er in erhitzten Gedanken, sorglos und unschuldig wie alle Schlafenden, manchen Ehebruch mit der Fotografin. Aber wenn er wieder aufwachte, dachte er nun nüchtern an seine Korbflechterei und kassierte emsig in der Stadt ausstehende Gelder ein. Auch der malaiische Fotograf schuldete dem Chinesen einiges Geld, aber Ling Sun wartete großmütig, teils weil er Holunkus Nachbar war, teils weil ihm die Frau des Fotografen angenehme Träume umsonst gab. Mami, die Fotografenfrau, saß an jedem Nachmittag völlig ahnungslos auf ihrer Treppe vor dem Tisch und bemalte ihre Ansichtskarten von Penang mit bläulicher Farbe. Sie dachte mit keinem Gedanken an den Chinesen und wartete nur auf die Heimkehr ihres Mannes, in den sie treu verliebt war. Täglich ist in Penang eine schwüle Gewitterluft wie in einem Brotkasten, und wie mit blauer Elektrizität geladen glühen alle Erdkörper. Stundenlang über das Vergrößerungsglas einer Lupe gebückt, hatte Mami sich heute müde gemalt. Sie ging in den Hausgang und holte den Hausrock ihres Mannes, legte ihn auf ihr Knie und wollte einen abgerissenen Knopf annähen. Die Zisternen im Garten rochen dumpf, und die glatten Blattflächen der Fächerpalmen warfen grelle Glanzlichter wie große weiße Brennspiegel. Mamis Stirn schmerzte, und sie schloss nach dem Einfädeln der Nadel einen Augenblick ihre Augen. Dieser Augenblick aber wurde schnell zu einem Schlafbild von einigen Sekunden, zu einem blitzschnellen Traum, der die Scheinzeit von Jahren annahm. Mami träumte, der Chinese Ling Sun verlangte plötzlich sein Geld. Er stand vor ihr und klopfte auf den Tisch und forderte energisch die Zahlung, weil er nach China reisen und sich verheiraten wollte. Mami bettelte für ihren Mann um Aufschub, aber Ling Sun war unerbittlich. 300 Yen für Korbstühle und Sofas, die Ateliereinrichtung, sollten sofort bezahlt werden. Sonst würde der Chinese heute Abend den Fotografen schlachten lassen und ihn rösten, wie die Menschenfresser in Sumatra drüben es tun, und mit seinen Verwandten zusammen Holunko als Hochzeitsschmaus verzehren. Mami sah schnell im Traum die finster bewaldete Küste von Sumatra über der Malakka-Straße, wo Menschenfresser heute noch Freunde und Verwandte schlachten, wie man sich in Penang erzählt. Mami schauderte und verwechselte im Traum China mit Sumatra und glaubte fest, dass der Chinese dort hinüberreisen würde und ihren Mann als Hochzeitsschmaus mitschleppen wollte, wenn er nicht bezahlen würde. Rasch fiel ein Vermächtnis ihres Vaters ein. Dieser, ein Malaie, hatte manchmal erzählt, dass man Menschen töten könne, wenn man ihr Bild oder ihre Fotografie mit einer Nadel durchsteche. Der Stich muss die Brust treffen, und dabei soll man das malaiische Wort Lalau laut und deutlich aussprechen. Die Hand darf nicht zittern. Man muss die Nadel auf der Fotografie in die Herzgegend der betreffenden Person ansetzen und bei dem Wort Lalau durch das Bild stechen, aber die Nadel darf nicht abbrechen. Mami beschloss im Schlaf, den Chinesen Ling Sun auf diese Weise zu töten. Sie suchte in der Tischschublade nach seiner Fotografie, denn der Chinese hatte sich für seine Braut fotografieren lassen. Und Mami versprach sich mit ihrer raschen Tat für ihren Mann schnelle Hilfe vor dem chinesischen Menschenfresser. Sie sah noch einmal Ling Sun starr ins Auge und sagte, »Also, du gibst meinem Mann keine längere Frist mehr, Ling Sun.« »Nein, die Hochzeit ist morgen«, sagte der Chinese, und sein gelber Wanz glänzte fest in der Sonne, wie die gelben Tonnen, die im Hafen von Penang im Meerwasser schwimmen. »Gut«, sagte Mami entschlossen, nahm ihre Nähnadel und stach in das Brustbild des Chinesen und rief laut, »Lalau!« Der Chinese wurde blau-weiß wie die Luft von Penang und fiel steif vor Mami auf den Erdboden. Tief seufzend und wie von einer schweren Bürde beladen erwachte Mami. Sie hörte noch deutlich ihre Lippen Lalau sagen. Ihr Ohr hörte noch das Papier der Fotografie unter dem Nadelstich knistern. Der Chinese war umgefallen und ermordet von Mami. Mami erwachte jetzt vollständig und lachte über den seltsamen Traum. Über der Straße lag wie immer friedlich atmend der feiste Chinese Ling Sun im Schaukelstuhl. Er ließ seinen Pastetenbauch braten und um ihn arbeiteten die Korbflechte mit ihren weißen Bambusrohren. Mami suchte nach ihrer Nadel, die sie im Schlaf verloren hatte, fand sie im Hausrock ihres Mannes stecken, als ob ihre Hand im Schlaf genäht hätte. Mami erinnerte sich, dass ihr Mann gerade heute die Rechnung bei dem Chinesen drüben bezahlt hatte, und es konnte keine Rede mehr von einer Schuld sein. Sie nähte erleichtert aufatmend den Knopf an den Hausrock und ging dann hinein und hängte den Rock im Hausflur an seinen Platz. Danach malte sie wieder emsig an ihren Postkarten weiter. Nach einer Weile kam Holunko vom Hafen zurück. Die Ehegatten nickten sich zu. Der Mann trat ins Haus, wechselte seinen Rock und ging dann in das kleine blaue Laboratorium zu seinen Chemikalien. Die Frau draußen hörte ihn eine halbe Stunde mit Glasplatten und Flaschen hantieren. Dann kam er wieder heraus auf die Treppe. Er stand sehr bleich vor Mami, strich sich mit den Händen über das Gesicht und sagte zu seiner Frau, er fühle Übelkeit im Leibe. Ihm war, als räuche das ganze Haus nach einem ekelhaften Leichengeruch. Mami stand bestürzt auf und ging mit ihrem Mann durch die Zimmer und durch den Garten. Sie suchten beide, ob nicht irgendwo eine verreckte Eidechse oder ein toter Papagei in Verwesung hingeworfen seien. Sie fanden nichts im Garten und gingen noch einmal durch die Zimmer im Haus. Die Frau roch nirgends etwas, aber Holunko berührte sich nicht. Er fand, dass der Leichengeruch an seinen Kleidern säße, und als sie gerade in der Küche standen, schleuderte er den Hausrock ab und warf ihn auf den kalten Herd. Da musste Mami lachen und lachte ihren Mann aus, und dieser ging ohne den Rock zurück an seine Arbeit. Aber es dauerte nicht lange, da kam Mami zu Holunko in das Laboratorium und klagte über den Brandgeruch im Hause. Beide machten sich wieder auf die Suche, und als sie die Türe zur Küche öffneten, schlug eine große Flamme vom Herd in die Luft, und der Hausrock flog ihnen, verbrannt zu einem flachen schwarzen Aschenlappen, vom Herd entgegen. Sie stellten fest, dass noch Glut im Aschekasten gewesen war und dass der Hausrock gedrängt von chemischen Dünsten einen Funken geweckt hatte und verglimmt war. Am nächsten Nachmittag, ehe der Fotograf zum Hafen ging, kam der Chinese Lingsung von drüben aus seinem Haus, kam herüber über die Straße und blieb an den weißen Stufen des Treppenabsatzes stehen, wo Mami wie immer ihre Postkarten malte. Die junge Frau sah erstaunt von ihrer Arbeit auf und dachte einen Augenblick. Der Chinese steht da wie gestern Nachmittag, als ich von ihm träumte und mit der Nadel sein Bild durchstach. Lingsung winkte dem Fotografen und flüsterte ihm ins Ohr. Die Gabriela der Tote ist gestern Nachmittag in ihrem Landhaus gestorben. Eine Schlange kam aus ihrem Garten und hat sie in die nackte Brust gebissen, als er auf ihrem Stuhle lag und schlief. Die Schlange wollte Jagd auf das Chamäleon machen, das immer auf Gabrielas Arm saß. Aber die Kurtisane erwachte und schlug mit Schreck nach der giftigen Schlange, die dann wütend zubiss. Die Tatoto ist kurz danach am Giftbiss gestorben. Alle Leute machen heute Jagd auf die Schlangen in ihrem Garten. Ich möchte gerne Mungos heute Abend leihen, um auch meinen Garten absuchen zu lassen. Der Fotograf versprach Lingsung das Mungos für den Abend, und der Chinese ging dankend und grüßend wieder hinüber. Mami lief in die Küche und holte das kleine Mungos von der Kette, lockte es in den Garten und ließ das Tierchen, das der beste Schlangenwächter ist, die Büsche absuchen. Aber ihr Mann griff sich, als er allein war, in die Brust und atmete erleichtert auf, da er das Bild der verführerischen Kurtisane nicht mehr im Futter seines neuen Rockes fühlte, das Bild, das Mami gestern im Schlaf durchstochen hatte und welches mit seinem Rock am Herd verbrannt war. Holunko war von jetzt ab nie mehr abwesend und vergeistert und starrte nicht mehr stundenlang in das blaue Licht von Penang, das wie Mondschein im Sonnenschein ist. Ende von Im blauen Licht von Penang von Max Dautendey, gelesen von Elli, September 2010. Die Masken aus dem Blauen Reiter, München 1912. Von August Macke. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Masken von August Macke. Ein sonniger Tag, ein trüber Tag, ein Perserspeer, ein Weihgefäß. Ein Heidenidol und ein Immortellenkranz, eine gotische Kirche und eine chinesische Junke, der Bug eines Piratenschiffes, das Wort Pirat und das Wort heilig, Dunkelheit, Nacht, Frühling, die Zimbeln und ihr Klang und das Schießen der Panzerschiffe, die ägyptische Sphinx und das Schönheitspflaster auf dem Bäckchen der Pariser Kokotte. Das Lampenlicht bei Ibsen und Maeterlinck, die Dorfstraßen und Ruinmalerei, die Mysterienspiele im Mittelalter und das Bangemachen bei Kindern, eine Landschaft von Van Gogh und ein Stillleben von Cézanne, das Surren der Propeller und das Wiehern der Pferde, das Hurrageschrei eines Reiterangriffs und der Kriegsschmuck der Indianer, das Cello und die Glocke, die schrille Pfeife der Lokomotive und das Domartige des Buchenwaldes. Masken und Bühnen bei Japanern und Hellenen und das geheimnisvolle, dumpfe Trommeln des indischen Fakirs. Gilt nicht das Leben mehr, denn die Speise, und der Leib mehr, denn die Kleidung? Unfassbare Ideen äußern sich in fassbaren Formen, fassbar durch unsere Sinne als Stern, Donner, Blume, als Form. Die Form ist unser Geheimnis, weil sie der Ausdruck von geheimnisvollen Kräften ist. Nur durch sie ahnen wir die geheimen Kräfte, den unsichtbaren Gott. Die Sinne sind uns die Brücke vom Unfassbaren zum Fassbaren. Schauen der Pflanzen und Tiere ist, ihr Geheimnis fühlen. Hören des Donners ist, sein Geheimnis fühlen. Die Sprache der Formen verstehen heißt, dem Geheimnis näher sein, leben. Schaffen von Formen heißt, leben. Sind nicht Kinderschaffende, die direkt aus dem Geheimnis ihrer Empfindung schöpfen, mehr als der Nachahmer griechischer Form? Sind nicht die wilden Künstler, die ihre eigene Form haben, stark wie die Form des Donners? Der Donner äußert sich, die Blume, jede Kraft äußert sich als Form. Auch der Mensch, ein Etwas treibt in ihm, Worte zu finden für Begriffe, Klares aus Unklarem, Bewusstes aus Unbewusstem. Das ist sein Leben, sein Schaffen. Wie der Mensch, so wandeln sich auch seine Formen. Das Verhältnis der vielen Formen untereinander lässt uns die einzelne Form erkennen. Blau wird erst sichtbar durch Rot, die Größe des Baumes durch die Kleinheit des Schmetterlings, die Jugend des Kindes durch das Alter des Greises. Eins und zwei ist drei, das Formlose, das Unendliche, die Null bleibt unfassbar. Der Mensch äußert sein Leben in Formen. Jede Kunstform ist Äußerung seines inneren Lebens. Das Äußere der Kunstform ist ihr Inneres. Jede echte Kunstform entsteht aus einem lebendigen Wechselverhältnis des Menschen zu dem Tatsachenmaterial der Naturformen, der Kunstformen, der Duft der Blume, das freudige Springen des Hundes, der Tänzerin, das Anlegen von Schmuck, der Tempel, das Bild, der Stil, das Leben eines Volkes, einer Zeit. Die Blume öffnet sich beim Dämmern des Lichtes. Der Panther duckt sich beim Anblick der Beute und seine Kräfte wachsen als Folge ihres Anblicks. Und die Spannung seiner Kraft ergibt die Weite seines Sprungs. Die Kunstform, der Stil entsteht aus einer Spannung. Auch Stile können an Inzucht zugrunde gehen. Die Kreuzung zweier Stile ergibt einen dritten, neuen Stil. Die Renaissance der Antike, der Schongauer und Mantegner Schüler Dürer, Europa und der Orient. In unserer Zeit fanden die Impressionisten den direkten Anschluss an die Naturerscheinungen. Die organische Naturform im Licht, in der Atmosphäre darzustellen, wurde ihre Parole. Sie wandelte sich unter ihren Händen. Kunstformen der Bauern, der primitiven Italiener, der Holländer, Japaner und Tahitianer wurden ebenso zu Anregern wie die Naturformen selbst. Renoir, Signac, Toulouse-Lautrec, Beardsley, Cézanne, Van Gogh, Gauguin. Sie alle sind so wenig Naturalisten wie Greco oder Giotto. Ihre Werke sind der Ausdruck ihres inneren Lebens. Sie sind die Form dieser Künstlerseelen im Material der Malerei. Das braucht nicht auf das Vorhandensein einer Kultur zu deuten, einer Kultur, die für uns das wäre, was für das Mittelalter die Gotik war, einer Kultur, in der alles Form hat. Form aus unserem Leben geboren, nur aus unserem Leben, selbstverständlich und stark wie der Duft einer Blume. Wir haben in unserer komplizierten und verworrenen Zeit Formen, die jeden unbedingt ebenso erfassen, wie der Feuertanz den Neger oder das geheimnisvolle Trommeln der Fakire den Inder. Der Privatgelehrte steht als Soldat neben dem Bauernsohn. Beiden fährt der Parademarsch gleichmäßig durch die Glieder, ob sie wollen oder nicht. Im Kinematograph staunt der Professor neben dem Dienstmädchen. Im Varieté bezaubert die schmetterlingsfarbene Tänzerin die verliebtesten Paare ebenso stark wie im exotischen Dom der Feierturm der Orgel den Gläubigen und den Ungläubigen ergreift. Formen sind starke Äußerungen starken Lebens. Der Unterschied dieser Äußerungen untereinander besteht im Material, Wort, Farbe, Klang, Stein, Holz, Metall. Jede Form braucht man nicht zu verstehen, man braucht auch nicht jede Sprache zu lesen. Die geringschätzige Handbewegung, mit der bis dato Kunstkenner und Künstler alle Kunstformen primitiver Völker ins Gebiet des ethnologischen oder kunstgewerblichen verweisen, ist zum Mindesten erstaunlich. Was wir als Bild an die Wand hängen, ist etwas im Prinzip Ähnliches wie die geschnitzten und bemalten Pfeiler in einer Negerhütte. Für den Neger ist sein Idol die fassbare Form für eine unfassbare Idee, die Personifikation eines abstrakten Begriffs. Für uns ist das Bild die fassbare Form für die unklare, unfassbare Vorstellung von einem Verstorbenen, von einem Tier, einer Pflanze, von dem ganzen Zauber der Natur, vom Rhythmischen. Stammt das Porträt des Dr. Gachet von Van Gogh nicht aus einem ähnlichen geistigen Leben wie die im Holzdruck geformte, erstaunte Fratze des japanischen Gauklers? Die Maske des Krankheitsdämons aus Ceylon ist die Schreckensgeste eines Naturvolkes, mit der seine Priester Krankes beschwören. Für die grotesken Zierate der Masken finden wir Analogien in den Baudenkmälern der Gotik, in den fast unbekannten Bauten und Inschriften im Urwalde von Mexiko, was für das Porträt des europäischen Arztes die welken Blumen sind. Das sind für die Maske des Krankheitsbeschwörers die welken Leichen. Die Bronzegüsse der Neger von Benin in Westafrika, im Jahre 1889 entdeckt, die Idole von den Osterinseln aus dem äußersten stillen Ozean, der Häuptlingskragen aus Alaska und die Holzmaske aus Neukaledonien reden dieselbe starke Sprache wie die Chimären von Notre Dame und der Grabstein im Frankfurter Dom. Wie zum Hohn europäischer Ästhetik reden überall Formen erhabene Sprachen. Schon im Spiel der Kinder, im Hut der Kokette, in der Freude über einen sonnigen Tag materialisieren sich leise unsichtbare Ideen. Die Freuden, die Leiden des Menschen, der Völker, stehen hinter den Inschriften, den Bildern, den Tempeln, den Domen und Masken, hinter den musikalischen Werken, den Schaustücken und Tänzen. Wo sie nicht dahinter stehen, wo Formen leer, grundlos gemacht werden, da ist auch nicht Kunst. Ende von Die Masken von August Macke. Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Aus Die Seherin von Prevorst von Justinus Kerner. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Justinus Kerner aus Die Seherin von Prevorst. Geburtsort und erste Jugend. Seitwärts der württembergischen Stadt Löwenstein auf dem Gebirge, dessen höchste Spitze der 1879 Fuß über die Meeresfläche erhabene Stocksberg bildet, liegt, von allen Seiten von Wald und Klingen umgeben, in romantischer Abgeschiedenheit das kleine Dorf Prevorst. Die Zahl seiner Einwohner ist etwas mehr als 4500. Der größte Teil derselben nährt sich mit Holzmachen, Einsammeln von Waldsamen und Kohlenbrennen. Wie Bewohner von Gebirgen es überhaupt sind, ist auch hier der Volksstamm kräftig, und die meisten erreichen, ohne je an eigentlichen Krankheiten gelitten zu haben, ein hohes Alter. Krankheiten der Talbewohner, wie kalte Fieber, zeigen sich hier nie, aber oft Nervenzufälle der früheren Jugend, die man bei diesem kräftigen Menschenschlage nicht erwartet. So zeigte sich auf einem mit Prevorst auf gleichem Gebirge gelegenen Ort, das man Neuhütte heißt, schon mehrmals unter den Kindern eine dem Veitstanz ähnliche Krankheit epidemisch, so daß alle Kinder dieses Ortes zugleich von ihr befallen wurden. Wie magnetische bestimmten auch sie die Minute des Anfalls jedes Mal voraus, und waren sie auf den Feldern, wenn die von ihnen vorausgesehene Zeit des Anfalls sich nahte, so eilten sie nach Hause und bewegten sich dann in solchen Paroxysmen, die eine Stunde und länger dauern konnten, taktgemäß wie die geschicktesten Tänzer in den sonderbarsten Stellungen, worauf sie jedes Mal wie aus magnetischem Schlaf erwachten und sich des Vorgefallenen nicht mehr erinnern konnten. Dass die Bewohner dieses Gebirges aber für magnetische und siderische Einflüsse sehr empfänglich sind, dafür möchte sprechen, dass unter ihnen, besonders den Bewohnern von Prevorst, die Kunst, durch sympathetische Kräfte zu heilen und die Empfänglichkeit, vermittelst solcher geheilt zu werden, wie auch die Kunst, Quellen durch die Haselnussstaude aufzusuchen, sehr gemein ist. Auf dieser Gebirgshöhe, und zwar in dem Dorfe Prevorst, wurde im Jahre 1801 eine Frau geboren, in der sich von früher Kindheit an ein besonderes inneres Leben kundgab, dessen Erscheinungen der Gegenstand dieser Blätter sind. Frau Friederike Haufe, deren Vater in dieser Waldgegend als Jäger, Revierförster seinen Sitz hatte, wurde, wie schon die Lage und Einsamkeit des Ortes mit sich brachte, hier einfach und ungekünstelt erzogen. An die schneidende Bergluft, an die auf diesem Gebirge harte und lang dauernde Winterkälte gewöhnt, nie in Kleidung und Bett verzärtelt gehalten, wuchs sie auch als blühendes, lebensfrohes Kind heran, während ihre Geschwister alle bei gleicher Erziehung in der Kindheit mit Gichtern behaftet waren, bemerkte man bei ihr derlei Zufälle nie. Dagegen war es, dass sich bei ihr bald ein nicht zu verkennendes Ahnungsvermögen entwickelte, das sich in ihr besonders in voraussagenden Träumen kundgab. Griff sie etwas stark an, erlitt sie Vorwürfe, die ihr Gemütsleben aufregten, so wurde sie in nächtlicher Ruhe stets in innere Tiefen geführt, in denen ihr belehrende, warnende oder voraussagende Traumbilder aufgingen. So als der Vater einmal einen ihm werten Gegenstand verloren hatte und ihr, die unschuldig war, die Schuld beigemessen wurde, und dadurch ihr Gefühlsleben tief ergriffen ward, erschien ihr nächtlich im Traum Ort und Stelle, wo die verlorene Sache lag. Auch siderische Einflüsse wirkten auf sie schon sehr frühe, und es schlug ihr schon als Kind die Haselnussstaude auf Wasser und Metalle an. Da sich in späteren Jahren in dem einsamen Dorfe wenig Gelegenheit zur geistigen Ausbildung dieses Kindes fand, so gaben es die Eltern auf Ersuchen des Großvaters, Johann Schmidt-Gall, zu ihm in das nur ein und eine halbe Stunde entfernte Löwenstein. So wohltätig die Einfachheit und Klarheit, die Nüchternheit der biedern Großeltern auf dies leicht aufzuregende Kind wirken mussten, so sehr es auch nie durch ihre Schuld zu früh mit geistigen und übersinnlichen Dingen vertraut werden konnte, so geschah dies dennoch zu ihrem großen Bedauern. Denn es lag ein solches nun einmal in der Natur dieses Geschöpfes, konnte so wenig zurückgehalten werden, als sein leibliches Wachstum und entwickelte sich immer mehr und mehr. Bald bemerkte der alte Schmidt-Gall, dass das Mädchen, ging es mit ihm auf einsamen Spaziergängen und hüpfte es auch vorher noch so vergnügt an seiner Seite, an gewissen Stellen auf einmal ein Wehesein und Frieren erhalten konnte, was ihm lange unerklärlich blieb. Erklärlicher wurde es ihm, als das Mädchen die gleichen Empfindungen in Kirchen, wo Gräber waren, und auf Gottesäckern erhielt und in solchen Kirchen nie auf dem Erdgeschoss stehen, sondern auf die Emporkirche gehen musste. Aber noch bedenklicher wurde dies dem Großvater, als zu diesem Gefühl für Leichen, Metalle und so weiter sich bei dem Mädchen an gewissen Stellen auch das Gefühl für Geister gesellte. Anmerkung: Ein Sekretär des verstorbenen Dichters Pfeffel, siehe Archiv für den tierischen Magnetismus, 10. Band, 3. Seite, bekam in früher Jugend wie später Zittern auf Stellen, wo Gebeine von Menschen lagen, und hatte dabei auch die Gabe, Geister zu sehen. Anmerkung Ende. So war in dem Schlosse Löwenstein ein Gemach, eine verlassene Küche, in die es nur schauen, aber wegen obigen Gefühls nie eintreten konnte. An dem gleichen Orte aber wurde nach Jahren von einer gewissen Dame zu ihrem äußersten Entsetzen, ohne dass sie zuvor von jenem Gefühl des Kindes nur etwas gewusst hätte, der Geist einer Frau erblickt. Zu noch größerem Kummer der Großeltern aber ging dieses Gefühl für die Nähe von anderen, nicht gesehener geistiger Einflüsse bald in wirkliches Schauen über, und die erste Erscheinung eines Geistes ward dem Mädchen im eigenen großelterlichen Hause. Da ersah es in der Mitternacht in einem Gange eine lange, dunkle Gestalt, die mit einem Seufzer an ihm vorüberging, am Ende des Ganges stehen blieb und zu ihm hinsah, ein Bild, das ihm bis in die reifern Jahre wohl im Gedächtnis blieb. Schon dieser erste Anblick eines Geistes erregte in ihm, wie auch später bei solchen Erscheinungen meistens geschah, keine Furcht. Es sah die Erscheinung ruhig an und ging dann zum Großvater, ihm zu sagen, da draußen stehe ein sonderbarer Mann, er solle ihn doch auch sehen. Aber dieser, erschrocken über dieses Sehen des Mädchens, denn auch er hatte die gleiche Erscheinung an gleicher Stelle, doch hatte er nie etwas davon geäußert, ließ das Mädchen von dort an nächtlich nie mehr aus dem Zimmer und suchte ihm allen Glauben an die Wirklichkeit des Geschehenen zu benehmen. Diese ernste, unglückliche Gabe brachte jedoch keine Störung in das kindliche Leben des Mädchens. Es war mehr als irgendeine seiner Gespielinnen des Lebens froh, und nur eine außerordentliche Reizbarkeit seiner Augennerven ohne Entzündungszustand, die sich ein Jahr lang bei ihm zeigte und die vielleicht nur eine Vorbereitung seines Auges zum Sehen für die gewöhnlichen Augen nicht mehr sichtbaren Dinge war, die Entwicklung eines geistigen Auges im Fleischlichen konnte es dazumal auf längere Zeit im einsamen Leben des Zimmers zurückhalten. Langwierige Krankheiten der Eltern riefen es später wieder in das einsame Prevorst, wo durch Kummer und Nachtwachen an Krankenbetten sein Gefühlsleben in jahrelanger Aufregung blieb und ahnungsvolle Träume und jenes Gefühl für andern verborgene geistige Dinge fortdauerten. Als erwachsen finden wir es wieder im elterlichen Hause zu Oberstenfeld, das inzwischen der amtliche Wohnsitz des Vaters wurde, und vom 17. bis ins 19. Jahr, wo nun der Jungfrau nur Frohsinn erweckendes nach außen entgegentrat, schien sich auch ihr Inneres mehr zu verschließen, und sie unterschied sich nur durch geistigeres Wesen, was sich besonders in ihren Augen aussprach, und durch größere Lebendigkeit, ohne je Sitte und Anstand zu verletzen, von anderen Mädchen ihres Umgangs. Nie verfiel sie auch in die in diesem Alter so gewöhnliche Empfindelei, und zu erweisen ist, dass sie auch nie, was ihr nur die stets fertige Lüge nachsagen konnte, wegen getäuschter Liebe, sie hatte nie eine Verbindung, in Schwermut geriet. Nach dem Wunsche ihrer Eltern und Verwandten fand in ihrem 19. Jahre zwischen ihr und Herrn H., der zur Familie ihrer Oheime gehört, ein ehelicher Verspruch statt, den sie bei der Rechtschaffenheit des Mannes und der Aussicht einer sicheren Versorgung wünschen mußte. War es aber Ahnung der ihr nun bevorstehenden Jahre der Leiden durch Krankheit, waren es andere Gefühle, die sie in ihrem Innern verbarg, wo nur dies das Bestimmte ist, dass es keine Gefühle für eine andere Liebe waren, sie versank in derselben Zeit in eine ihren Verwandten unerklärliche Schwermut, weinte tagelang unter dem Dache des elterlichen Hauses, wohin sie sich schlich, schlief volle 5 Wochen lang nicht mehr und rief so auf einmal wieder das überwiegende Gefühlsleben ihrer Kindheit in sich hervor. An dem Tage ihres feierlichen, ehelichen Verspruchs war das Leichenbegängnis des sehr ehrwürdigen Stiftspredigers T. zu Oberstenfeld, eines Mannes von etlichen und 60 Jahren, dessen Predigten, Lehren und persönlicher Umgang, er war das Bild der Rechtschaffenheit selbst, großen Einfluss auf ihr Leben hatten. An dem Tage seiner Bestattung ging sie auch mit andern zur Begleitung der teuren Leiche auf den Gottesacker. War es ihr nun vorher noch so schwer ums Herz, so wurde es ihr nun auf einmal ganz leicht und hell auf diesem Grabe. Es ging in ihrem Innersten auf einmal ein besonderes Leben auf. Sie wurde ganz ruhig, konnte aber von diesem Grabe fast nicht mehr scheiden. Endlich ging sie, es kamen keine Tränen mehr, sie war heiter, aber von diesem Augenblicke an gleichgültig für alles, was in der Welt vorging, und hier fing die Zeit, noch keiner Krankheit, aber ihres eigentlichsten inneren Lebens an. Sie sprach sich über dieses Ereignis auf T.s Grab später in somnambulen Zustand in nachstehenden Versen aus, als dieser Verstorbene ihr dazumal oft als Lichtgestalt in himmlischer Verklärung, sie vor dem Einflusse eines finstern Geistes schützend und tröstend, erschien. Was mir einst dunkel war, das sehe ich jetzt mit Augen klar, es war in jenen Stunden, als ich mich ehlich hab verbunden, da stund ich ganz in dich versenkt, du Engelsbild auf deinem Grabeshügel, gern hätt ich mit dir tauschen mögen, gern dir mein irdisch Glück geschenkt, daß sie mir priesen als des Himmels Segen, ich aber bat auf deinem Grabe Gott um die einz'ge Gabe, daß dieses Engels Flügel mich möcht fortan auf heißer Lebensbahn mit Himmelsruh umwehen, da stehst du, Engel, nun, erhöret ist mein Flehen. Zurückziehen ins Innere. An der Grenze von Württemberg gegen Baden liegt der zum Teil Baden, zum Teil Hessen zugehörende Ort Kürnbach, von Bergen eingeschlossen in ziemlicher Niederung und Düsterheit, in seinen geognostischen und atmosphärischen Verhältnissen den Orten Prevorst und Oberstenfeld entgegengesetzt. Menschen mit elektrometrischer Empfindlichkeit begabt werden oft nur durch Veränderung des Wohnorts geheilt, wie andere, von gleicher Anlage, durch Beziehung neuer Wohnorte oft in Krankheiten verfallen, von denen die Ärzte keinen Grund anzugeben wissen. Paponi, von dem Amoretti schreibt, ein Mensch mit elektrometrischer Empfindlichkeit, litt an Konvulsionen, die nur durch Veränderung seines Wohnortes geheilt wurden. Penet, in dem gleiche elektrometrische Empfindlichkeit war, konnte in einem Wirtshause in Kalabrien nicht eher zur Ruhe kommen, als bis er sich in einen gleichsam isolierenden Mantel von Wachsleinwand gewickelt hatte, etc. Inwieweit nun ein Nervenleben von solchem Gefühl für siderische und imponderable Einflüsse, wie es nun einmal in Frau H. angefacht war, und wie es der Leser erst später noch in seiner unbegreiflichen Ausdehnung wird kennenlernen, durch Beziehung von einem von dem vorigen in jeder Hinsicht so verschiedenen Aufenthaltsorte auch mit zum Teil feindlich ergriffen werden konnte, und Kürnbach ward nach der Verheiratung der Frau H. am 27. August 1821 nun auch der Ort ihres neuen ehelichen Lebens, lässt sich allerdings nicht berechnen. Später zeigte sich auch, dass Frau H., je tiefer sie von Berghöhen herabkam, je mehr Krämpfen unterworfen ward und auf den Berghöhen aber ihr magnetischer Zustand sich steigerte. Aber auch psychische Einflüsse möchten von nun an feindlich in ihr Leben eingegriffen haben. Schon früher nicht mehr für die Außenwelt lebend und doch nun so manchen Aufruf in dieselbe von außen als Gattin eines gewerbtreibenden Mannes wohl erkennend, mußte sie sich nun an ihr Anteil zu nehmen, Zwang antun. Sie mußte ihr Inneres, ihre Heimat, bedecken und dafür ein Äußeres hinstellen, das ihrem Innern, ihrer Heimat durchaus widersprach. Und diese Verstellung, dieser Zwang, mußte ihr um so schwerer fallen und endlich auch zum körperlichen Leiden werden, als sie schon in einem Zustande war, der mehr der Zustand des Innern ist, wo jede äußere Verstellung um so schwerer fällt, wie zum Exempel, um es durch einen Zug klarer zu bezeichnen, somnambule, in ihr inneres Leben zurückgeführte Menschen keinen Menschen, und wäre er ein König, anders als mit Du anzusprechen fähig sind, und dürfen sie dieses nicht, lieber stillschweigen. Aber sie war von jener Stunde an, wo sie auf jenem Grabe stund, wie jeder mehr auf das innere Leben zurückgeführte Mensch, schon mehr in dem Zustande, in welchem jedes, auch nach Verschwindung der Außenwelt, nach dem Tode, wohl kommt, und in welchem natürlicherweise keine Verstellung mehr stattfinden kann. Nach vollendetem ersten Zustand des Äußern, sagt jener nordische Seher, wird der Geistmensch in den Zustand des Innern versetzt oder in den Zustand des innern Willens und des daher rührenden Denkens, worin er in der Welt begriffen gewesen, wenn er sich selbst überlassen frei und ohne Zwang dachte. In diesem Zustand verfällt er, ohne dass er es weiß, ebenso, als wenn er in der Welt die Gedanken, die er schon auf der Zunge oder die er eben aussprechen will, zurückzieht gegen die innerlichen und in solchen stehen bleibt. Sobald demnach der Geistmensch in diesem Zustande ist, so ist er in sich selber und unmittelbar in seinem Leben. Denn freiwillig denken aus selbsteigener Neigung, das ist unmittelbar das Leben des Menschen und er selbst. Weiter sagt derselbe, und dass der Zustand des Äußern nicht dem Menschen oder seinem Geist eigen ist, erhellet auch daraus, dass, wenn er in der Welt in Gesellschaft ist, er sodann nach den Gesetzen des sittlichen und bürgerlichen Lebens redet, und dass sodann das innere Denken das Äußere regiert, als wie einer den andern, damit das Äußere die Grenzen des Wohlanstandes und der Ehrbarkeit nicht überschreite. Es erhellet auch daraus, dass, wenn der Mensch bei sich denkt, er auch bedenket, wie er reden und handeln will, dass er Gefalle und Freundschaft, Wohlgewogenheit und Gunst erwerbe, und dieses geschieht auf eine fremde Weise und also ganz anders, als wenn es mit eigenem Willen geschehen sollte. Hieraus geht hervor, dass der Zustand des Innern, in den der Geist versetzt wird, sein eigener Zustand sei und also auch der eigene Zustand des Menschen gewesen sei, da er in der Welt gelebt. 7 Monate lang schien Frau H. mit dem gewöhnlichen Leben mitzuleben, so oft es aber die äußeren Verhältnisse nur zuließen, floh sie, um in sich selbst sein zu können, in die Einsamkeit. Aber länger war es ihr nicht möglich, ihr Inneres zu bedecken und dafür ein Äußeres, was nicht da war, zum Schein hinzustellen, der Körper unterlag solchem Zwange, und der Geist rettete sich in die inneren Kreise. Hervortreten des magnetischen Zustandes und Skizze mehrerer Leidensjahre. Es war der 13. Februar 1822, da ersah Frau H. im nächtlichen Traume in ihrem Hause große Unruhe und Zerstörung. Es war ihr, als sollte sie sich zu Bette legen, aber da lag in demselben im Totenkleide die Leiche jenes teuren Verstorbenen, auf dessen Grabe sich ihr inneres Leben anfachte. Außen, im andern Zimmer, hörte sie die Stimme ihres Vaters und zweier Ärzte, von denen ihr nur einer bekannt war, und diese beratschlagten sich über eine schwere Krankheit, die sie befallen. Sie rief hinaus, »Lasst mich nur ruhig bei diesem Toten, der heilt mich, mich heilt kein Arzt.« Da war es ihr, als wollte man sie von der Leiche reißen, aber ihre Totenkälte war ihr heilendes Gefühl, und sie genas nur durch diese. Sie sprach nun laut im Traume, »Wie wohl ist mir neben diesem Toten, nun werde ich ganz gesund.« Sie war aber dazumal noch nicht krank. Als sie ihr Gatte so im Traume sprechen hörte, weckte er sie. Am anderen Morgen befiel sie ein Fieber, das 14 Tage lang mit der größten Heftigkeit andauerte und auf das in ihr ein 7 Jahre langes magnetisches Leben mit wenigen, wohl nur scheinbaren Intervallen folgte. Da meine eigene Beobachtung von diesen Jahren nur das 6. und 7. umfasst, so kann ich von den früheren nur eine oberflächliche Skizze geben, wie ich sie aus dem Munde der Frau H., ihres Gatten und anderer Verwandter erhielt. Nach jenem Fieber, es war am 27. Februar, nachts 1 Uhr, brach auf einmal bei ihr ein heftiger Brustkrampf aus, man rieb und bürstete bis 12 Uhr an ihr, bis ihr Rücken blutete. Sie lag ohne Bewusstsein wie tot, und der Ortschirurg schlug ihr eine Ader. Dieselben Krämpfe dauerten noch 3 Tage fort, und man ließ ihr dann wieder zur Ader. Am 2. Tage erschien bei ihr eine Bauersfrau aus dem Orte, ungerufen, setzte sich zu ihr, sagte, sie solle doch keinen Arzt gebrauchen, das helfe nichts, und legte ihr die Hand auf die Stirne. Im Augenblicke erhielt sie den allerfurchtbarsten Krampf, und die Stirne wurde wie abgestorben und kalt. Die ganze Nacht hindurch schrie sie ohne Besinnung. Jene Frau hatte wie dämonisch auf sie gewirkt, und so oft dieselbe wiederkehrte, brachen bei ihr die fürchterlichsten Krämpfe aus. Am 3. Tage sandte man zum Arzte nach Bretten. Da war sie schon in den magnetischen Kreis eingetreten, denn als er erschien, sagte sie zu ihm, ob sie ihn gleich nie gesehen, »Bist du ein Arzt, so musst du mir helfen.« Dieser, die Krankheit wohl erkennend, legte die Hand auf ihr Haupt. Da zeigte sich, daß sie ihn allein nun sah und hörte, die anderen Personen um sich, solange bis er wieder das Zimmer verlassen hatte, nicht. Auf dieses Handauflegen wurde sie auch ruhig und schlief einige Stunden. Es wurden ihr innerliche Mittel und ein Bad verordnet. Aber in der Nacht kamen wieder Brustkrämpfe und nun 18 Wochen lang täglich wenigstens 2, meistens 5 bis 6. Man schien den Arzt zu wenig persönlich berufen zu haben. Man ließ ihr in dieser Zeit 32 Mal zur Ader und setzte ihr noch Blutegel an Magen, Hals und Unterleib. Gleich anfangs jener Krämpfe erschien ihr nächtlich, als sie wach war, ihre Großmutter von Löwenstein. Diese hatte sich vor ihr Bett gestellt und sah sie stillschweigend an. Nach 3 Tagen erfuhr sie den Tod jener Frau, der in derselben Nacht erfolgt war. Von da sprach sie wie im Schlafe oft von ihrer Anwesenheit, und später erkannte sie dieselbe als ihren Schutzgeist. Es war auch schon um diese Zeit, daß ihr im Traume eine Maschine und deren Verfertigung und Gebrauch als Bedingung ihres Gesundwerdens erschien. Sie zeichnete dieselbe auch auf ein Papier, aber man gab ihrem Gefühle keine Folge. Als alle ärztlichen Mittel und auch Sympathie, die versucht wurde, nichts halfen, gab der Arzt dem Chirurgen auf, bei ihr bei den höchsten Krämpfen nur die Hand aufzulegen und nütze dies nichts, ihr einige magnetische Striche zu geben. Auf dieses ließen auch die Krämpfe jedes Mal nach. Menschen, die den Zustand dieser Frau nicht zu beurteilen wußten, fingen dazumal schon an, aus dem Umstande, daß sie in der Angst heftiger Krämpfe nach jenem Chirurgen oft laut schrie, und daraus, daß nur dieser ihr die Krämpfe stillen konnte, nur Gemeines zu schließen. Es wurde ihr wohl hinterbracht, aber ruhig ertrug sie es. Im Bewusstsein ihrer Unschuld, wie auch später das immer mehr sich häufende Geklatsch der Außenwelt über sie, und besonders das ihres eigenen Geschlechts, ihr Inneres nicht berührte. Als einstmals ein Brustkrampf zu lange dauerte, hauchte ihr die Magd eine Stunde lang in die Herzgrube, worauf es ihr äußerst leicht und wohl wurde. Es ist wahrscheinlich, daß jetzt eine regelmäßig eingeleitete magnetische Behandlung, da sie nun doch schon tief in die magnetischen Kreise eingeführt war, ihr vielen Jammer erspart hätte. Ihr sehr vortrefflicher Arzt schlug dies auch vor, allein er war zu fern von dem Orte, und der Gatte konnte sich noch nicht entschließen, sie vom Wohnorte entfernen zu lassen. Dagegen schien eine vom Arzte eingeleitete homöopathische Heilungsweise, wenigstens auf einige Zeit, eine günstige Nervenumstimmung in ihr zu veranlassen, und dazu wurden Belladonna, Nux vomica etc. in den bekannten, äußerst kleinen Gaben gewählt. Es geschah nun auch, daß sie wieder im Mai das Bett verlassen konnte, und später trat ihre erste Schwangerschaft ein, von der man sich ihre völlige Genesung versprach. In dem Laufe dieser ersten Krankheitsperiode geschah auch die Erfüllung des Traumes, den sie zu Anfang derselben hatte. Ihr Vater nämlich erschien wirklich mit jenen 2 Ärzten, von denen sie nur einen an seiner Stimme erkannte, und besprach sich mit ihnen über ihre Krankheit im Vorzimmer, während sie im anderen in Krämpfen lag. Obgleich auch jetzt noch Brustkrämpfe nicht ausblieben und sie immer in einem mehr magnetischen Zustande zu sein schien, machte sie dennoch im Juni eine Reise zu ihren Eltern nach Oberstenfeld und gebrauchte 28 Bäder im Bade Löwenstein, auf die sie ganz kräftig wurde, ob sie gleich auch da die Brustkrämpfe noch nicht verließen. Im August kehrte sie wieder nach Hause und musste am 18. Februar 1823 wegen heftiger Brustkrämpfe künstlich entbunden werden. Es fanden Zerreißungen, heftige Blutflüsse, Kindbettfieber und Jammer jeder Art statt, und sie kam dem Tode sehr nahe. 22 Wochen lang blieb sie in fieberhaftem Zustande, und als dieser nachließ, traten dagegen wieder die heftigsten Krämpfe ein. Jene Frau, die früher schon einmal auf sie von so übler Einwirkung war, kam nun auch wieder und brachte eine Milch dem Kinde und ließ sich auch nicht abhalten, ihm selbst davon zu reichen. Sogleich verfiel dieses in die heftigsten Krämpfe, bewegte auch von da an periodisch den rechten Fuß und den rechten Arm konvulsivisch. Es erfolgte auch sein Tod im August zu Oberstenfeld, wohin die Mutter nach einiger Wiederherstellung gereist war, unter fürchterlichsten Konvulsionen. Nachdem sie sich nun abermals des Löwensteiner Bades einige Wochen bedient, reiste sie im September wieder nach Hause, war aber immer sehr geschwächt und oft in völliger Melancholie versunken. Im Februar 1824 hatte sie Besuch von Freundinnen, alles war lustig und tanzte, sie aber blieb trüb. Als alles ruhig war, wandte sie sich zum Gebete. Eine Person, die sie nahe anging, fing auf einmal darüber zu lachen an. Dieses griff sie so an, dass sie sogleich kalt und starr wie ein Toter wurde. Lange hörte man keinen Atem mehr, endlich wurde er röchelnd. Man legte Senfpflaster, machte Fuß- und Halsbänder, sie kehrte ins Leben, aber nur wieder zu langem Leiden. Sie lag immer wie im Traume. Einmal sprach sie drei Tage lang nur in Versen, und ein andernmal sah sie drei Tage lang nichts als eine Feuermasse, die durch ihren ganzen Körper lief, wie auf lauter dünnen Fäden. Dann hatte sie wieder drei Tage lang die Empfindung, als tröpfelte ihr ein Tropfen kalten Wassers nach dem andern auf den Kopf, und hier erschien ihr auch das erste Mal außer sich ihr eigenes Bild. Es saß weißgekleidet vor ihr auf einem Stuhle, während sie im Bette lag. Sie sah lange das Bild an, wollte schreien, aber konnte nicht. Endlich tat sie einen Schrei nach ihrem Manne, und das Bild verschwand. Ihr Gefühlsleben war nun so gesteigert, dass sie nach den größten Entfernungen hin alles fühlte und hörte. Für siderische Einflüsse wurde sie schon so empfänglich, dass sie jeden eisernen Nagel in den Wänden des Zimmers fühlte und man alle entfernen musste. Sie konnte nun auch kein Licht mehr ertragen, man musste sie vor allem Lichte bewahren. Als alles nichts half, sandten die Eltern ein Mittel, das ihr ein Knabe, der sich im magnetischen Zustande befunden hatte, verordnete. Es bestand in Weinraudenöl, von dem man ihr täglich 3x5 Tropfen in einem Löffel voll Bier geben und 3 Tropfen bei Krämpfen in die Herzgrube einreiben musste. Die Wirkung war, dass sie dadurch erleichtert, aber magnetischer wurde, sie kam immer tiefer in den magnetischen Kreis, wurde ruhiger, doch nicht gesund. Noch konnte sie, wegen zu großer Reizbarkeit, den Tag nicht ertragen. Da transportierte man sie im März in einem völlig geschlossenen Wagen nach Oberstenfeld. Da sie dort 3 Stunden vor Nacht ankam, musste man den Wagen mit ihr so lange vor dem Hause stehen lassen, bis es Nacht ward. Sie kam nun von März bis Juni unter der Behandlung des Arztes von B. Todesbangigkeiten wechselten mit Krämpfen. Man musste ihr immer die Hände halten, sie lebte nur noch wie von Nervenausströmungen anderer, und waren diese schwach, vermehrten sie ihre Schwäche. Der Arzt verordnete Handauflegen neben dem Gebrauch von Arzneien, allein sie verfiel nun hie und da in magnetischen Schlaf und machte sich in diesem selbst Verordnungen. Ein Hauptleiden war, dass sie immer das schmerzhafte Gefühl hatte, als sei ein Stein in ihrem Kopfe. Es schien ihr selbst das Gefühl von krampfhaft zusammengezogenem Gehirne zu sein, dessen Bewegung sie bei jedem Atemzuge schmerzhaft empfand. Dieses Gefühl störte sie in jedem Schlafe, der überhaupt nur so lange dauerte, als man die Hand auf ihre Stirne legte. Es wurde nun ein Versuch mit dem mineralischen Magnet gemacht. Man bestrich ihr damit die Stirne, worauf sich ihr auf einmal Kopf und Gesicht völlig verdrehten und ihr Mund, wie der eines Schlagflüssigen, verzerrt ward. Diese Zufälle dauerten 2 Tage lang, worauf sie wieder von selbst verschwanden. Durch jene Verordnungen und Handauflegen wurde sie inzwischen doch so weit gebracht, daß sie wieder das Licht zu ertragen fähig wurde, trat aber ihre Periode ein, die immer regelmäßig war, so vermehrten sich Krampf und Schwäche. Um diese Zeit fühlte sie, daß sie alle Abend 7 Uhr 7 Tage lang ein nur von ihr gesehener Geist magnetisierte. Es geschah mit 3 Fingern, die der Geist gleich Strahlen ausbreitete. Die Striche gingen meistens nur bis zur Herzgrube. Sie erkannte in dieser geistigen Gestalt ihre Großmutter. Eine unbegreifliche, aber von vielen ehrbaren Zeugen beglaubigte Tatsache ist, dass ihr während dieser Zeit Dinge, deren längere Berührung ihr schädlich waren, wie von einer unsichtbaren Hand weggenommen wurden. Man sah solche Gegenstände, zum Exempel sehr oft den silbernen Löffel, aus ihrer Hand in ziemlicher Entfernung von ihr auf den Teller gelegt werden, ohne dass sie wie geworfen fielen. Sie gingen ganz langsam durch die Luft, als trüge sie eine unsichtbare Hand dahin, wo sie gehörten. Durch dieses geistige Magnetisieren, noch in tieferen Schlaf gefallen, gab sie an, dass sie durch Magnetisieren zu erhalten sei. Um diese Zeit sah sie auch das erste Mal hinter jeder Person, die sie sah, eine andere, auch von menschlicher Gestalt, aber wie in Verklärung schweben. So sah sie hinter ihrer jüngsten Schwester immer ihren verstorbenen Bruder Heinrich, und hinter einer Freundin sah sie die geistige Gestalt einer alten Frau, die sie in ihrer Kindheit einmal zu Löwenstein gesehen. Hauptsächlich durch die Anordnung ihrer Oheime zu Löwenstein wurde sie nun im Juni 1824 einer geregelten magnetischen Behandlung unterworfen, die Herr Dr. B. zu B. übernahm. Anfänglich besserte es sich nicht, sie schien den Magnetiseur nicht ertragen zu können, und er musste öfters nach ihrem Verlangen das Zimmer verlassen. Die Manipulation dauerte von 9 bis 10 Uhr morgens, und auch gemeiniglich von abends 5 bis 6 Uhr hatte sie sich im Schlafe selbst verordnet. Nach und nach ertrug sie den Magnetiseur besser. Sie verordnete sich selbst, und ihre Kräfte kamen wieder. Aber sie blieb immer in einem magnetischen Zustande, in welchem sie auch im August desselben Jahres wieder die Bäder in Löwenstein gebrauchte, durch die sie aber so gestärkt wurde, dass sie alle Tage von der Wohnung ihres Großvaters in das Tal zum Bade und wieder zurückgehen konnte. Sie machte sich nun auch wieder an leichte weibliche Geschäfte und wurde immer kräftiger und besser, doch schlief sie noch alle 7 Tage, zuletzt alle 7 Wochen magnetisch. Hierauf blieb sie eine Zeit lang nur noch halbwach, ging aber in diesem Winter in Schnee und Regen spazieren und blieb am liebsten in der Kälte. Sie war noch zu O bei ihren Eltern, ihr Gatte besuchte sie oft, und man geriet, selbst von Ärzten darauf geleitet, abermals auf die irrige Meinung, es möchten sie die Mutterfreuden am füglichsten wieder ins gewöhnliche Leben zurückführen. Ob sie nun gleich nicht mehr in einem auffallend magnetischen Zustande war, so war sie dennoch bestimmt auch jetzt noch in einem nur halbwachen, äußerst gesteigerten Gefühlsleben, in dem besonders alles Geistige auf sie von größtem Einfluss war. Ahnungsvolle Träume, Divinationen, Voraussehen in Glas- und Kristallspiegeln sprachen von ihrem aufgeregten inneren Leben. So sah sie in einem Glase Wasser, das auf dem Tische stand, Personen, die nach einer halben Stunde erst das Zimmer betraten, schon zum Voraus. So sah sie in diesem Glase einmal ein Gefährt mit 2 Menschen die Straße von B, auf die man nicht sehen konnte, herfahren. Sie beschrieb die Art des Gefährts, die in ihm Sitzenden, die Farbe der Pferde und so weiter aufs Genaueste, und nach einer halben Stunde fuhr auch das gleiche Gefährt mit den gleichen Menschen und Bespannung am Hause vorüber. Um diese Zeit hatte sie auch zum ersten Mal die Erscheinung eines sogenannten zweiten Gesichts. Als sie eines Morgens bei Anwesenheit des Arztes aus dem Zimmer trat, sah sie auf dem Vorplatze einen Sarg stehen, in welchem ihr Großvater väterlicherseits als Leiche lag. Sie konnte nicht weitergehen, weil der Sarg über den Weg, den sie gehen wollte, herstund. Sie ging wieder zurück und sagte ihren Eltern und dem Arzte, Sie sollten doch hinaustreten und den Sarg, der da draußen stehe, sehen. Sie taten es, sahen aber nichts und nun auch sie nicht mehr. Am andern Morgen stund der Sarg mit der Leiche wieder vor ihrem Bette. Nach 6 Wochen aber starb derselbe Großvater, der bis wenige Tage vor seinem Tode ganz gesund war. Die Gabe, Geister zu sehen, die Frau H. schon von früher Jugend auf hatte, bildete sich inzwischen in ihr immer mehr aus. Die 2 sehr merkwürdigen Geschichten aus dieser Periode findet der Leser im 2. Teile dieser Schrift. Ende von Justinus Kerner, Die Seherin von Prevorst. Farinelli aus Meyers Konversationslexikon. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Farinelli aus Meyers Konversationslexikon 1885 bis 1892. Farinelli, Carlo, Sänger, siehe Broski. Broski, sprich Chi, Carlo, Sänger, geboren am 24. Januar 1705 zu Neapel, wurde wegen einer durch einen unglücklichen Fall bewirkten Verletzung schon in seinem zartesten Knabenalter kastriert. Um aber des Sohnes Missgeschick doch auf eine Weise zu nützen, ließ ihn der Vater, da er Stimme und Neigung zur Musik verriet, im Gesang unterrichten. Der damals berühmteste Gesanglehrer Italiens, Porpora, übernahm seine Ausbildung und löste seine Aufgabe mit solchem Eifer, dass er den Knaben sogar auf seinen Reisen mit sich nahm. Sein Umgang mit den 3 Söhnen eines angesehenen Hauses zu Neapel, Farina, gab die scherzhafte Veranlassung zu Broskis Künstlernamen Farinelli, der mit ihm auf die Nachwelt gekommen ist. In seinem 17. Jahr kam Broski nach Rom, wo er am Theater Aliberti debütierte und das Publikum unter anderem dadurch in Erstaunen setzte, dass er mit einem Wettstreit mit einem Trompeter des Orchesters durch die Kraft, Ausdauer und Geläufigkeit seiner Stimme den Sieg davontrug. Die Neigung zum äußerlich Effektvollen scheint ihn auch in den folgenden Jahren beherrscht zu haben, denn auf einer seiner Reisen nach Wien, 1731, musste er vom Kaiser Karl dem VI., während dieser ihn am Klavier begleitete, die Ermahnung hören, sich einer größeren Einfachheit zu befleißigen, um nicht bloß Überraschung, sondern auch Rührung hervorzurufen. Diese Kritik sowie der Verkehr mit dem Haupte der italienischen Kunstgesangschule, Bernacchi, den er 1727 in Bologna kennengelernt, können nicht ohne läuternden Einfluss auf Broskis Kunstanschauung geblieben sein, denn als er einige Jahre später, 1734, in London auftrat, wusste er den höchsten Ansprüchen zu genügen. Von hier aus ging er nach Madrid und machte durch seinen Gesang den wunderbarsten Eindruck auf den tief melancholischen König Philipp V., der den Künstler liebgewann und sich von ihm selbst in politischen Angelegenheiten bestimmen ließ. Broski ward infolge dieser Vorgänge der Liebling des königlichen Hauses, Grande von Spanien, Ritter des großen Ordens von Calatrava und erhielt zugleich das Dekret einer lebenslänglichen Anstellung als königlicher Kammersänger mit einem jährlichen Gehalt von 2000 Karolinen, 40.000 Mark, der durch häufige und reiche Geschenke noch bedeutend erhöht wurde. Auch bei den Königen Ferdinand dem VI. Und Karl dem III. Stand Broski in hohem Ansehen. Ersterer gründete nach seinem Plan eine Oper und ernannte ihn zum Direktor derselben. Im Jahre 1761 ging Broski im Besitz eines ungeheuren Vermögens nach Bologna zurück, baute sich dort ein Landhaus und starb am 15. Juli 1782. Mit seinem großen Ruhm als Künstler vereinigte Broski den Ruf eines rechtschaffenen und bescheidenen Mannes. Ende von Farinelli aus Meyers Konversationslexikon, gelesen von Hokus Pokus. Kastrat aus Meyers Konversationslexikon. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kastrat aus Meyers Konversationslexikon 1885 bis 1892. Kastrat, Hämling, lateinisch castratus, italienisch castrato. Ein im Knabenalter der Mannheit Beraubter. Die Operation der Kastration, das heißt der Ausrottung beider Hoden, hemmt die geistige und körperliche Entwicklung, also auch das Mutieren der Stimme, und erhält dem Mann die Knabenstimme. Das mosaische Gesetz verbot die Kastration an Menschen wie an Tieren. Bei einigen asiatischen Völkern war sie dagegen in Gebrauch, wie zum Beispiel die Priester der Kybele sich selbst mittels eines steinernen Messers oder scharfer Scherbe entmannen mussten. Bei den Griechen war sie in der früheren Zeit nicht gebräuchlich, später aber fand sie besonders bei den kleinasiatischen Griechen Eingang. Bei den Römern verbot Cäsar, Domitian, Nerva und Konstantin der Große die Kastration. Im Oströmischen Reich aber ward sie besonders unter Justinian sehr gebräuchlich, und christliche Fanatiker, wie zum Beispiel Origenes, nahmen sie aus übertriebenem asketischen Eifer an sich selbst vor. In den mohammedanischen Ländern dienen Kastraten, siehe Eunuch, allgemein als Haremswächter. Das kanonische Recht verbietet die Kastration, und in mehreren päpstlichen Bullen wird sie bei Strafe des Kirchenbanns untersagt. Gleichwohl wurde sie in Italien behufs der Erzielung guter Diskantsänger häufig ausgeübt, und noch im 18. Jahrhundert rechnete man mehr als 4000 Knaben, welche in Italien, namentlich im Kirchenstaat, jährlich kastriert wurden. Ja, bis in die neuere Zeit gab es in Rom und allen großen Städten Italiens zahlreiche Kastraten, welche zur Messe sangen, wie in Opern und Konzerten auftraten. Die Stimme des Kastraten vereinigt mit dem Timbre der Knabenstimme die entwickelte Brust und Lunge des Mannes, so daß der Sänger endlos scheinende Passagen auszuführen und das Messer die Voce erstaunlich auszudehnen vermag. Auch nach Frankreich, England und Deutschland wurden die Kastraten mit der italienischen Oper eingeführt, bezogen zum Beispiel zu Händels Zeiten enorme Honorare, sind jedoch auch mit derselben verschwunden. In Dresden fungierten sie auch als Kirchensänger. Besonders berühmte Kastraten waren Farinelli, Senesino, Cusanino, Ferri, Momoletto, Giziello, Bernacchi, Caffarelli, Crescentini, Pacchierotti, Manzuoli, Marchesi, Salimbeni, Velluti. In medizinischer Hinsicht wird die Hinwegnahme eines oder beiden Hoden beim Menschen notwendig, wenn der Hoden der Sitz einer durch andere Mittel nicht zu heilende Erkrankung, namentlich Geschwulsbildung, ist. Auch die Entfernung der häufig erkrankten Eierstöcke wird als Kastration bezeichnet. Siehe Ovariotomie. Die Haustiere werden zu ökonomischen Zwecken häufig kastriert. Wird die Operation bei männlichen Tieren in der Jugend ausgeführt, so nähern sich dieselben mehr dem Typus der weiblichen Tiere, sie sind leichter ernährungs- und mastfähig, zahmer und verträglicher. Auch das Fleisch wird zarter und schmackhafter. Ältere Hengste kastriert man, um sie ruhiger und zur Arbeitsleistung geeigneter zu machen. Männliche Schafe und Schweine sind am bequemsten im ersten halben Jahr, männliche Kälber im zweiten Jahr zu kastrieren. Von den weiblichen Schweinen ist die Operation nur bei den groben Rassen zweckmäßig, bei welchen die Funktion der Eierstöcke stark entwickelt ist. Die Mastung junger Hähne und Truthähne wird durch die Kastration, das Kapaunen, wesentlich gefördert. Vergleiche Ableitner, die Verschneidung, Kastration der Haustiere. Bremen, 1879. Ende von Kastrat aus Meyers Konversationslexikon. Gelesen von Hokus Pokus. Ein grünes Blatt von Theodor Storm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein grünes Blatt von Theodor Storm. Es war ein altes Buch, eine Art Album, aber lang und schmal wie ein Gebetbuch mit groben, gelben Blättern. Er hatte es während seiner Schülerzeit in einer kleinen Stadt vom Buchbinder anfertigen lassen und später überall mit sich herumgeschleppt. Verse und Lebensannalen wechselten miteinander, wie sie durch äußere oder innere Veranlassung entstanden waren. In den letzteren pflegte er sich selbst als dritte Person aufzuführen, vielleicht um bei gewissenhafter Schilderung das Ich nicht zu verletzen. Vielleicht, so schien es mir, weil er das Bedürfnis hatte, durch seine Fantasie die Lücken des Erlebnisses auszufüllen. Es waren meistens unbedeutende Geschichtchen oder eigentlich gar keine. Ein Gang durch die Mondnacht, eine Mittagsstunde in dem Garten seiner Eltern waren oftmals der ganze Inhalt. In den Versen musste man über manche Härte und über manchen falschen Reim hinweg. Dennoch, weil ich ihn liebte und da er es mir erlaubt hatte, las ich gern in diesen Blättern. Auch hierher ins Feldlager hatte er das Buch im Ranzen mitgeführt. Im nächtlichen Gefechte hatte er es ihn begleitet, es hatte den Krieg mitgemacht. Die letzten Seiten waren mit Zeichnungen von Schanzen und Fortifikationen angefüllt. Unsere Kompanie war auf Vorposten gewesen, jetzt lagen wir wieder in unserer Hütte. Sie war dicht und trocken, der draußen fallende Regen drang nicht herein. Er hatte sein Putzzeug hervorgenommen und säuberte den Rost von unseren Büchsen. Ich saß auf meinem Ranzen und studierte seine sämtlichen Werke, jenes seltsam geformte Tagebuch, das zugleich unsere ganze Feldbibliothek ausmachte. Und wie ich, so oft ich auch darin geblättert, doch jedes Mal etwas gefunden, was ich zuvor übersehen hatte, so wurden jetzt zum ersten Mal meine Augen durch ein eingelegtes Buchenblatt gefesselt. Daneben stand geschrieben: Ein Blatt aus sommerlichen Tagen. Ich nahm es so beim Wandern mit, auf das es einst mir könne sagen, wie laut die Nachtigall geschlagen, wie grün der Wald, den ich durchschritt. Das Blatt ist braun geworden, sagte ich. Er schüttelte den Kopf, lies nur die andere Seite. Ich wand um und las. Es mochte ein Student sein, vielleicht ein junger Doktor, der auf dem schmalen Fußsteige über die Heide ging. Die Kugelbüchse, welche er am ledernen Riemen über der Schulter trug, schien ihm schwer zu werden. Denn je zuweilen im Weiterschreiten nahm er sie in die Hand oder hängte sie von einer Schulter auf die andere. Seine Mütze hatte er abgenommen, die Nachmittagssonne glühte in seinen Haaren. Um ihn her war alles Getier lebendig, was auf der Heide die Junischwüle auszubrüten pflegt. Das rannte zu seinen Füßen und arbeitete sich durchs Gestäude, das blendete und schwärmte ihm vor den Augen und begleitete ihn auf Schritt und Tritt. Die Heide blühte, die Luft war durchwürzt von Wohlgerüchen. Nun stand der Wanderer still und blickte über die Steppe, wie sie sich endlos nach allen Richtungen hinauszog, starr, einförmig, mit rotem Schimmer ganz bedeckt. Nur vor sich, in nicht gar weiter Ferne, sah er einen Waldzug, an dessen Ende ein Faden weißen Rauches in die klare Luft hinaufstieg. Das war alles. In seiner Nähe, zur Seite des Steiges, lag ein niedriger Hügel, voll Brombeerranken und wilder Rosenbüsche, ein Grabmal unbekannten Volkes, wie hier viele sind. Er stieg hinauf und übersah auch von diesem höheren Standpunkte noch einmal die unermeßliche Fläche. Aber er gewahrte nichts, als nur am Saume des Waldes eine einsame Karte, aus deren Dach der Rauch emporquoll, den er zuvor gesehen hatte. Er riss einen Büschel Heide aus dem harten Boden und senkte sein Auge in den feinen Sternen der Blüte. Da nahm er seine Büchse herunter und streckte sich in die warmen Kräuter, den Kopf in die Hand gestützt, die Blicke vor sich hinsendend, bis seine Gedanken in der heißen, zitternden Luft zergingen. Und wie nun so auch der Hall des eigenen Schrittes, der bisher mit ihm gewandelt, aufgehört hatte, und er nichts vernahm, als die Heide entlang das Zirpen der Heuschrecken und das Summen der Bienen, welche an den Kelchen hingen, mitunter in unsichtbarer Höhe über sich den Gesang der Heidelerche, da überkam ihn unbezwingliche Sommermüdigkeit. Die Schmetterlinge, die blauen Argusfalter, gaukelten auf und ab, dazwischen schossen rosenrote Streifen vom Himmel zu ihm hernieder. Der Duft der Eriken legte sich wie eine zarte Wolke über seine Augen. Der Sommerwind kam über die Heide und weckte eine Kreuzotter, die sich nicht weit davon im Staube sonnte. Sie löste ihre Spirale und glitt über den harten Boden. Das Kraut rauschte, als sie den schuppigen Leib hindurchzog. Der Schlafende wandte den Kopf, und halb erwachend sah er in das kleine Auge der Schlange, die neben seinem Kopfe hinkroch. Er wollte die Hand erheben, aber er vermochte es nicht. Das Auge des Gewürmes ließ nicht von ihm. So lag er zwischen Traum und Wachen. Nur wie durch einen Schleier sah er endlich die Gestalt eines Mädchens auf sich zukommen, kindlich fast, doch kräftigen Baues, das Haar in dicken blonden Zöpfen. Sie bog die Ranken zur Seite und setzte sich neben ihm auf den Boden. Das Auge der Schlange ließ ihn los und verschwand. Er sah nichts mehr. Dann kam der Traum. Da war er wieder der Hans im Märchen, wie er es oft als Knabe gewesen war, und lag im Grase vor der Schlangenhöhle, um die verzauberte Prinzessin zu erlösen. Die Schlange kam heraus und rief: »Aschegraue Wengelein, weh dem armen Schlängelein!« Da küßte er die Schlange, und da war's geschehen. Die schöne Prinzessin hielt ihn in ihren Armen, und, wunderlich war es, sie trug ihr Haar in zwei aschblonden Zöpfen und ein Mieder wie eine Bauerndirne. Das Mädchen hatte ihre Hände um die Knie gefaltet und sah unbeweglich über die Heide hinaus. Nur das heimliche Rauschen und Wimmeln in der unendlichen Pflanzendecke, hier und da ein Vogelruf aus der Luft oder unten vom Moor herauf. Dazwischen das Atmen des Schlafenden, sonst kein Laut. So verging eine Spanne Zeit. Endlich neigte sie sich über ihn. Die langen Flechten fielen auf seine Wangen. Er schlug die Augen auf, und wie er so das junge Antlitz über dem seinen schweben sah, da sagte er noch halb im Traume: »Prinzessin, was hast du für blaue Augen?« »Ganz blaue«, sagte sie, »die sind von meiner Mutter.« »Von deiner Mutter? Hast du denn eine Mutter?« »Du bist nicht klug«, sagte das Mädchen, indem sie aufsprang. »Sie hat vor 4 Wochen den Vogt geheiratet, seitdem bin ich beim Großvater.« Nun wurde er völlig wach. »Ich bin irre gegangen«, sagte er, »in der eigenen Heimat. Du musst mir auf den Weg helfen. Du, wie heißt du denn?« »Regine«, sagte sie. »Regine. Und ich heiße Gabriel.« Sie sah ihn groß an. »Nein, nicht der Engel Gabriel.« »Lache nur nicht«, sagte sie, »den kenne ich besser als dich.« »Der Tausend. So bist du wohl des Schulmeisters Enkelkind?« Sie sagte: »Mein Vater war Schulmeister. Er ist im vorigen Frühjahr gestorben.« Beide schwiegen einen Augenblick, dann stand Gabriel auf und bedeutete ihr, wie er noch bis zum nächsten Morgen jenseits der Fähre in der Stadt sein müsse. Sie zeigte mit der Hand nach dem Walde. »Dort wohnt mein Großvater«, sagte sie. »Du kannst erst Vesper mit uns essen. Nachher weise ich dir den Weg.« Als Gabriel das zufrieden war, trat sie von dem schmalen Fußpfade auf die Heide hinüber und schlug die Richtung nach dem Walde ein. Die Blicke des jungen Mannes folgten unwillkürlich ihren Füßen. Wie sie behend und sicher über die harten Stauden dahinschritten, während bei jedem Tritt die Grillen von ihr aufflogen. So gingen sie mitten durch den Sonnenschein, der wie ein Goldnetz über den Spitzen der Kräuter hing. Mitunter rieselte ein warmer Hauch über die Steppe und erregte den Duft der Blüten um sie her. Schon hörten sie dann und wann im Walde das Rufen der Buchfinken und in den Wipfeln der hohen Buchen das scheue Flattern der Waldtauben. Gabriel aber, des Reiseziels gedenkend, hub an zu singen. Es liegen Wald und Heide im stillen Sonnenschein, wir hätten gerne Frieden, doch ist es nicht beschieden, gestritten soll es sein. Nun gilt es zu marschieren im festem Schritt und Tritt, der Krieg ist losgelassen, er schreiet durch die Gassen, er nimmt uns alle mit. So lebt denn wohl, lieb Mutter, die Trommel ruft ins Glied, mir aber in Herzensgrunde erklingt zu dieser Stunde ein deutsches Wiegenlied. »Krieg?« sagte Regine, indem sie stehen blieb und sich nach dem Sänger umwandte. Gabriel nickte. »Sprich nicht davon zum Großvater«, sagte sie. »Er glaubt doch nicht daran.« »Und du?« fragt Gabriel. »Was glaubst du selber denn?« »Ich? Was geht uns Dirnen der Krieg an?« Der junge Mann sagte nichts darauf, und beide setzten schweigend ihre Wanderung fort. Aus der formlosen Masse des Waldes trat nun das Laub der Buchen und Eichbäume in scharfen Umrissen hervor, und bald gingen sie im Schatten des Geheges entlang, bis sie das Ende desselben erreicht hatten. Hier, wo auch die Heide aufhörte, stand im Schein der Nachmittagssonne eine kleine Kätnerwohnung. Eine Katze, die sich auf dem niedrigen Strohdache gesonnt hatte, sprang bei ihrer Ankunft auf den Boden und strich spinnend um die halb geöffnete Haustür. Sie traten in eine schmale Vordiele, welche an den Wänden hin mit leeren Bienenkörben und mancherlei Gartengeräte ganz besetzt war. Zu Ende derselben klinkte Regine eine Tür auf, und Gabriel sah über ihre Schulter in ein kleines Zimmer. Aber es war nichts darinnen als einsamer Sonnenschein, der an den Messingknöpfen des Ofens spielte, und der Pendelschlag einer alten Schwarzwälder Wanduhr. »Wir müssen nach dem Immenhof«, sagte das Mädchen. Gabriel lehnte seine Büchse in eine Ecke des Zimmers, dann gingen sie in den Garten, der unmittelbar unter den Fenstern lag. Aus der Haustür waren sie unter das Laubdach eines mächtigen Kirschbaumes getreten, der seine Zweige über das Haus breitete. Ein gerader Steig zwischen schmalen Gemüsebeeten führte sie durch den Garten und aus diesem heraus auf eine kleine Wiese, von welcher ein viereckiges Plätzchen durch dichte Buchenhecken abgezäunt war. Die kleine Pforte, welche den Eingang zu demselben verschloss, war niedrig genug, dass Gabriel über sie hinweg das Innere übersehen konnte. Als sie herangetreten waren, gewahrte er gegenüber an der Laubwand schon in halbem Schatten ein hölzernes Bienenhäuschen, worauf die Strohkörbe neben und in doppelter Reihe übereinander standen. Seitwärts auf einem Bänkchen saß ein Greis in der Bauerntracht dieser Gegend. Die Sonne schien auf seine gänzlich weißen Haare. Eine Drahtmaske, ein leerer Korb und ein anderes Geräte lag neben ihm auf der Erde. In der Hand hielt er einen Melissenstängel, den er aufmerksam zu betrachten schien. Im schärferen Hinsehen bemerkte Gabriel, wie das Kraut von einzelnen Bienen umschwärmt wurde, während andere von den Blättern auf die Hände des alten Mannes hinüberkrochen. »Ist das dein Großvater?« fragte das Mädchen. »Es ist eigentlich mein Urgroßvater«, sagte sie. »Er ist schon undenkbar alt.« Sie zog das Pförtchen zurück. »Bist du es, Regine?« fragte der Greis. »Ja, Großvater.« »Die Königin hat gestern Abend umsonst gesungen«, sagte er. »Nun muss ich morgen wieder auf den Posten.« In dem wandte er den Kopf und sah nach dem Ankommenden hinüber. »Treten Sie nur herein, junger Herr«, sagte er, »mit den Schwärmen hat es heute ein Ende.« Sie traten hierauf in den inneren Raum. Regine nahm den leeren Korb und die übrigen Geräte, deren es nun für heute nicht mehr bedurfte, und ging damit ins Haus zurück. Der Alte strich behutsam die Bienen von seiner Hand. »Sie haben Menschenverstand«, sagte er, »man soll nur die Geduld haben.« Dann legte er das Kraut vor den nächsten Stock ins Gras und reichte Gabrielen die Hand. Dieser musste sich neben ihm auf die Bank setzen, und der Greis erzählte ihm von seinen Bienen, wie er sie schon als Knabe gehegt wie er später, nun schon vor über 70 Jahren, diesen Zaun gepflanzt habe und wie sie darauf ihm so reichen Gottessegen zugetragen, dass er seinen Hausstand damit habe einrichten können, und weiter dann von seiner Hochzeit, von Taufen und Todestagen, von seinen Kindern, von Enkeln und Enkelkindern, und die Bienen gehörten allenthalben dazu. Die Worte des alten Mannes hörten sich wie ein rieselndes Wasser. Ein Stillleben nach dem anderen entfaltete sich aus diesem milden Reden. Gabriel hatte den Kopf in die Hand gestützt und blickte nach den Bienen, die nur noch einzeln über die grünen Wände herüberkamen. Mitunter auch hörte er jenseits des Gartens im Hause die Türen gehen, mitunter schlüpfte eine Grasmücke durch die Blätter und sah ihn mit neugierigen Augen an. So dauerte es eine Weile. Regine war wieder von außen herangetreten, sie lehnte mit dem Ellbogen über die Pforte und hörte schweigend zu. Wie aus einem Rahmen schaute das frische Mädchenantlitz zwischen den Blättern hervor. Das Gewimmel in den Lüften hatte sich allgemach beruhigt. Der grüne Raum war nun fast ganz verschattet. Gabriel schaute nach dem Mädchen hinüber. Der Alte erzählte langsam weiter. Manches Mal freilich schien er die Zeiten zu verwechseln. Die Söhne mit den Enkeln, die Enkel mit den Enkelkindern. Dann sagte das Mädchen wohl, »Ihr irrt euch, Großvater, es war mein Oben, es war meine Mutter, von der ihr sprecht.« Der Alte aber sagte dann strenge, »Ich kenne sie alle, ich bin nicht so vergessen.« Endlich, als es kühler zu werden begann, stand er auf. »Wir wollen ins Haus gehen«, sagte er, »es wird Abend, die Tiere sind auch schon zu Quartier.« Dann, nachdem sie miteinander hinausgegangen waren, schob er sorgfältig den Riegel vor die kleine Pforte. Als sie ins Zimmer traten, spielte nur noch oben an den Balken ein schwaches Sonnenschillern. Die Levkojen auf dem Fensterbrette verbreiteten schon den stärkeren Duft des Abends. Ein Tisch mit grobem Leintuch bedeckt war zwischen die beiden Fenster gerückt. Die glatten Schnitte Schwarzbrotes, die gelbe Butter, die Gläser mit frischer Milch nahmen sich sauber darauf aus. Der Alte setzte sich in den Lehnstuhl an das eine Fenster, und Gabriel mußte ihm gegenüber an dem andern Platz nehmen, während Regine die kleine Wirtschaft besorgend aus- und einging. Dann aßen sie von den einfachen Speisen, und Gabriel sah von Zeit zu Zeit durch die kleinen Scheiben in den Garten hinaus. Der Alte hatte seine Brille aufgesetzt. Er nahm mit der Messerspitze ein kleines Nachtgeziefer aus seiner Milch und legte es sorgfältig auf den Tisch. »Es wird noch wieder fliegen«, sagte er, »man muß der Kreatur in ihren Nöten beistehen.« Schon mehrmals hatte Gabriel es vor dem Fenster in dem alten Kirschbaum krachen hören. Als er nun hinausblickte, sah er noch eben zwei flinke Füßchen zwischen den Zweigen verschwinden, und gleich darauf flogen einzelne Vögel krächzend über den Garten hin. Aus der Ferne, es mochte im Walde sein, tönten die einförmigen Schläge der Holzaxt. »Es ist wohl weit bis zu den nächsten Dörfern«, sagte er. »Wohl fast eine Stunde«, erwiderte der Alte, »das Haus steht recht in Gottes Hand. Seit die Schulmeisterin wieder gefreit hat, ist nun das Mädchen bei mir.« Er wies mit der Hand nach einem Brettchen über der Tür, auf welchem Gabriel neben anderen Kleinigkeiten eine Anzahl wohlerhaltener Bücher gewahrte. »Die hat sie alle noch vom Vater«, sagte der Alte. »Aber sie ist nicht für das Lesen. Sie hat keine Ruhe im Hause. Nur wenn am Sonnabend der Bettelfritz mit seinen Hexengeschichten herüberkommt. Das hat kein Ende, wenn die beiden hinterm Ofen beisammen sitzen.« Indem trat das Mädchen in die Stube und schüttete einen Haufen roter Glaskirschen aus ihrer Schürze auf den Tisch. »Die Drosseln sind wieder vom Walde herüber gewesen«, sagte sie. »Du musst die Diebe einsperren«, erwiderte Gabriel, der einen leeren Käfig am Fensterkreuz gewahrte. Das Mädchen winkte ihm heimlich mit den Augen, der Alte aber drohte mit dem Messer nach ihr hin. »Das ist ein Schelm«, sagte er, »sie lässt sie immer wieder fliegen.« Gabriel sah sie an, sie lachte, das Blut war ihr in die Wangen gestiegen, als er aber die Augen nicht wieder von ihr wand, nahm sie den einen ihrer blonden Zöpfe zwischen die Zähne und lief zur Stube hinaus. Gabriel hörte, wie sie draußen die Haustür hinter sich zuschlug. »Sie ist eben wie ihr Vater selig«, sagte der alte Mann und lehnte sich still in den Stuhl zurück. Es war schon abendlich geworden. Vom Garten dunkelten die Bäume stark herein. Gabriel erzählte nun, wie er schon morgen mit dem Frühesten in der Stadt sein müsse, und fragte nach den Steigen und Richtwegen, die er etwa einzuschlagen habe. »Der Mond wird bald aufgehen«, sagte der Alte, »bei Nachtzeit ist jetzt das beste Wandern.« Sie sprachen noch eine Weile fort, als es aber dunkler wurde, verstummte der Alte allgemach und sah mit gespannten Augen durch die trüben Scheiben in den Garten hinaus. Und wie Gabriel die friedliche Gestalt des Kreises so sich gegenüber sah, aus der tiefen Dämmerung, die nach und nach die Kammer erfüllt hatte, noch kaum hervorsehend, da schwieg auch er. So wurde es immer stiller. Die alte Wanduhr hatte allein das Wort behalten. Endlich, da Regine noch immer nicht zurückkehrte und schon die Mondhelle von jenseits des Gartens heraufkam, stand er auf, um von dem Mädchen Abschied zu nehmen. Er ging in den Garten, aber er sah dort nichts von ihr. Da hörte er es zwischen den Erbsenbeeten rauschen, und hier fand er sie, ein Körbchen neben sich, das schon zur Hälfte mit den gepflückten Schoten angefüllt war. »Es ist spät, Regine«, sagte er, indem er zwischen die Ranken zu ihr hineintrat. »Ich werde gehen müssen, ich möchte mit Sonnenaufgang in der Stadt sein.« Regine pflückte weiter, ohne aufzusehen. »Es ist nicht gar so weit«, sagte sie, und bückte sich und langte zwischen den Stangen durch nach den tiefst hängenden Schoten. »Kommst du denn auch nach drüben?«, fragte Gabriel. »Ich?« »Ich nicht. Ich komme nicht so weit. Nur einmal war ich fort. Mein Vater hatte eine Schwester im Norden. Wir fuhren fast den ganzen Tag. Aber mir gefiel's nicht dort. Ich verstand die Ausrede der Leute nicht, und wenn ich mit ihnen sprach, fragten sie mich alle Zeit, wo ich zu Hause sei.« »Aber du hast es einsam hier, so alle Tage mit dem alten Mann?« Sie nickte. »Im Dorfe drunten ist's lustiger. Sie haben dem Alten auch öfters zugeredet, der Vogt und meine Mutter. Aber er zieht nicht fort von hier. Er sagt, er könne die Luft nicht vertragen zwischen den Häusern in der Dorfstraße.« Gabriel hatte sich zu ihr gesetzt und half ihr pflücken. Regine schüttete mitunter das Körbchen, das schon den Vorrat nicht mehr fassen wollte. Die Dämmerung nahm immer zu. Sie suchten mit den Händen nach den Schoten, die sie kaum noch sehen konnten und die endlich immer wieder über den Rand des vollgehäuften Korbes hinabglitten. Aber sie ließen nicht ab, sie pflückten langsam weiter, als sei es ihnen damit angetan. Da hörte Gabriel einen Ton, dumpf, als käme er aus der Erde, und der Boden unter ihm schütterte kaum merklich. Er neigte das Ohr gegen die Erde und horchte. Da war es wieder. Und bald noch einmal. Was geschah drüben, dass jetzt zur Nachtzeit die Kanonen gingen? Regine schien nichts davon gehört zu haben, denn sie hob den Kopf ein wenig und sagte, es schlägt 10 Uhr im Dorf. Gabriel sprang auf, eine sehnsüchtige Ungeduld befiel ihn, es litt ihn nicht länger in der ahnungslosen Stille dieses Ortes. »Regine«, sagte er laut, »wenn ich nun wieder käme.« Sie wandte rasch den Kopf zu ihm empor, und er sah bei der Dämmerung in ihre großen, glänzenden Augen. Dann hörten sie die Schritte des alten Mannes auf dem Gartensteige, und Gabriel trat ihm entgegen, um ihm zu danken und zu sagen, dass er gehen wolle. Als aber dieser ihm noch einmal den nun einzuschlagenden Richtweg bedeuten wollte, stand Regine auf und sagte ruhig, »Lasst nur, Großvater, ich gehe mit zur Fähre.« Der Großvater nickte und reichte Gabriel die Hand. Dann aber, ihn noch einmal an der Kugelbüchse zurückhaltend, auf die er schon in der Kammer unterweilen einen scharfen Blick geworfen hatte, sagte er mit schlauem Lächeln, »Wir sehen uns noch wieder, junger Herr. Sie kommen schon zurück. Morgen oder übermorgen.« Darauf trat er unter die Haustür, und Gabriel folgte Reginen durch den Garten. Als sie auf die Wiese hinausgekommen waren, schien ihnen der Mond ins Angesicht. Am Immenhofe führte der Pfad vorüber, aber es war still geworden darinnen. Nur ein Nachtschmetterling flog surrend über das schlafende Königreich der Bienen. Kaum einige tausend Schritte vor ihnen lag der Wald mit seiner schwarzen, geheimnisvollen Masse. Als sie die feuchten Schatten erreicht hatten, welche weithin über die Wiesen fielen, konnte Gabriel eine kurze Leiter aus Fichtenstämmen erkennen, welche zwischen dichten Gebüschen in das höher gelegene Gehege hinaufführte. Sie bogen das Gezweig beiseite und traten von der Leiter in das Innere des Waldes. ein Fußpfad, jetzt kaum erkennbar in der Dämmerung, führte sie seitwärts hart am Waldessaum entlang, so daß sie zwischen den einzelnen Bäumen und Gebüschen auf die draußen im Mondschein liegenden Wiesen hinaussehen konnten. Regine ging voran. Das Mondlicht spielte zwischen den Zweigen herein und hing sich wie Tropfen an den dunklen Blättern. Mitunter streifte ein voller Strahl den blonden Mädchenkopf, der dann auf einen Augenblick klar aus dem Dunkeln hervortrat, um sogleich wieder darin zu verschwinden. Gabriel ging schweigend hinter ihr her. Er hörte nichts als das Rauschen ihrer Füße in dem überjährigen Laube und das Arbeiten der Käfer in den Baumrinden. Kein Luftzug, nur das feine elektrische Knistern in den Blättern rührte sich kaum hörbar. Nach einer Weile kam aus dem Dunkeln des Waldes etwas angerannt und trabte ihn zur Seite. Gabriel sah zwei Augen in seiner Nähe blitzen. »Was ist das?« fragte er. Ein Rehkalb sprang in den Weg. »Das ist mein Kamerad«, rief das Mädchen. Dann lief sie pfeilschnell auf den Steige fort, das Tier hinter ihr drein. Gabriel blieb zurück und lehnte sich an einen Baum. Er hörte es zwischen den Büschen rauschen, er hörte das Mädchen in die Hände klatschen, dann alles in der Ferne verschwinden. Es wurde still um ihn her. Nur die geheimnisvolle Musik der Sommernacht wurde wieder seinem Ohre vernehmbarer. Er hielt den Atem an, er lauschte, er horchte den tausend feinen Stimmen, wie sie auftauchten und wieder hinschwanden. Bald in unbegreiflicher Ferne, dann zum Erschrecken nahe, unbegreifbar leise, verhallend und immer wieder erwachend. Er wusste nicht, waren es die Quellen, die durch den Wald zu den Wiesen hinabliefen, oder war es die Nacht selbst, die so melodisch rann. Der Morgen, an dem er das Haus verlassen hatte, der Abschied von seiner Mutter lag hinter ihm wie eine längst vergangene Zeit. Endlich kam das Mädchen zurück. Es legte die Hand auf seine Büchse. »Es ist zu zahm«, sagte sie, »wir rennen oft zusammen.« Das Klirren des Gehenkes weckte ihn. »Komm nur«, sagte er, »und weise mir den Weg.« Sie schwieg einen Augenblick, dann, dem Gaste gehorsam, bog sie von dem Steige, auf dem sie bisher gewandert waren, quer in den Wald hinein. Jeder betretene Pfad hörte hier auf. Baumwurzeln krochen am Boden hin und fingen den Fuß des Wanderers. Niederhängende Zweige schlugen ihm ins Gesicht oder zupften ihn an der Büchse. Es wurde so finster, dass er die Gestalt des Mädchens, welche waldkundig und unversehrt durch die Zweige schlüpfte, nicht mehr erkennen konnte. Nur manchmal, wenn er plötzlich von unsichtbaren Dornen geritzt, einen ungeduldigen Aufruf nicht zu unterdrücken vermochte, hörte er vor sich ihr schadenfrohes Gelächter. Endlich aber harrte sie seiner und reichte ihm schweigend die Hand zurück. So gingen sie weiter. Ein Plätschern scholl aus der Ferne. Gabriel lauschte. »Es ist das Fährboot«, sagte sie. »Dort unten liegt die Bucht.« Bald konnte er deutlich das Geräusch von Ruderschlägen unterscheiden. Dann traten die Bäume plötzlich auseinander und sie sahen frei ins Land hinaus, das in den sanften Umrissen der Mondbeleuchtung zu ihren Füßen lag. Die Wiesen waren ganz von silbergrauem Tau bedeckt. Darüber lief der Fußpfad wie ein dunkler Strich zur Bucht hinab. Die Brücke des Mondspiegels streckte sich zitternd über das Wasser. Das Fährboot, von der anderen Seite kommend, trat eben wie ein Schatten in den hellen Schein. Gabriel blickte nach dem jenseitigen Ufer hinab, aber er sah nur Duft und Dämmerung. »Nicht weiter«, sagte das Mädchen und zog ihre Hand aus der seinen. »Hier über die Wiese geht der Weg zur Fähre. Du kannst nicht fehlen.« Sie selber standen noch im Schatten, aber bei der Fülle des Lichtes, die draußen webte, konnte er ihre ganze Gestalt erkennen und jedes Regen ihrer Gliedmaßen. Sie hatte im Laufen ihre Flechten aufgebunden, die nun wie ein Kranz auf ihrem Scheitel lagen. Sie erschien ihm auf einmal so stolz und jungfräulich. Er konnte die Augen nicht von ihr lassen, als sie in den Mondschein hinauswies und ihm die Wege zeigte, die er gehen sollte. »So lebt denn wohl, Regine«, sagte er und reichte ihr die Hand. Aber sie trat vor ihm zurück und sagte zögernd, »Sag mir noch eines. Weshalb musst du denn in den Krieg?« »Weißt du es nicht, Regine?« Sie schüttelte den Kopf. »Großvater spricht nicht davon«, sagte sie und sah wie ein Kind an ihm herauf. Er verlor sich stumm in ihren Augen. Eine Nachtigall schlug plötzlich neben ihnen aus den Büschen, die Blätter säuselten. Sie stand ihm gegenüber ohne Regung, kaum belebt von lindem Atmen, nur in ihren Augen, im tiefsten Grunde rührte sich die Seele. Er wusste nicht, was so ihn anschaute. »Sprich nur«, sagt sie endlich. Er ergriff einen Zweig, der ihr zu Häupten hing, und brach ein Blatt herab. »Es ist für diese Erde«, sagte er, »für dich, für diesen Wald, damit hier nichts Fremdes wandle, kein Laut dir hier begegne, den du nicht verstehst, damit es hier so bleibe, wie es ist, wie es sein muss, wenn wir leben sollen. Unverfälschte, süße, wunderbare Luft der Heimat.« Sie strich mit der Hand über ihre Haare, als wenn ein Schauer sie berühre. »Geh«, sagt sie leise, »gute Nacht.« »Gute Nacht. Wo finde ich dich denn wieder?« Sie legte ihre Hände um seinen Nacken und sagte, »ich bleibe hier zu Haus.« Er küsste sie. »Gute Nacht, Regine.« Sie löste ihre Hände von seinem Halse. Dann schritt er in die Mondnacht hinaus, und als er nach einer Weile am Ende der Wiese zurückblickte, da war es ihm, als stehe die schöne kindliche Gestalt noch immer an der Stelle, wo er von ihr gegangen, unbeweglich im schwärzesten Tore des Waldes. Ich hatte das Buch zusammengelegt und sah durch die Hüttenreihe in den grauen Tag hinaus. Gabriel trat zu mir und lehnte die blank geputzte Büchse an meine Schulter. Sie blitzte mich an. Ich aber, des gelesenen Gedenken, fragte ihn, »Und was bedeutet nun das welke Blatt?« »Noch einmal«, rief er, »es ist grün, so grün wie ein Juniblatt. Und du bist niemals wieder dort gewesen?« »Pagina 113«, sagte er lächelnd. Ich schlug noch einmal nach. Schon wieder Verse. Pagina 113. Und webte auch auf jenen Matten noch jene Mondesmärchenpracht, und stand sie noch im Blätterschatten inmitten jener Sommernacht, und fänd ich selber wie im Traume den Weg zurück durch Moor und Feld, sie schritte doch vom Waldessaume niemals hinunter in die Welt. Und wenn sie nun doch hinunterschritte, sagte ich, dann wollen wir die Büchse laden. Der Wald und seine Schöne sind in Feindes Händen. Ein grünes Blatt von Theodor Storm, gelesen von Epikur. Vom Münchner Oktoberfest aus »Mei Ruhr möcht i ham« von Julius Kreis. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Vom Münchner Oktoberfest von Julius Kreis. Im Wiesenhippodrom merkt man erst, wie viel aktive und passive Freunde der edlen Reitkunst in München zu Hause sind. Der Herr Katastersekretär Zeiselmeier und der Herr Adjunkt Briesmüller, der Herr Galanteriewarenhändler Bimslechner und der Versicherungsinspektor Scheiferl. Herren, die sonst ihr Leben lang das Pferd als wildes Tier sich vorsichtig vom Leibe halten, entdecken da ihren Hang zu diesem ritterlichen Geschöpf, ihre Freude am unentwegten Anblick seiner graziösen Bewegung und überhaupt. Wer sagt, dass sie etwa wegen der Fülle schlanker, seidener Beine und dem lieblichen Drum und Dran Hippodromler wären, der lügt und sollte sich schämen, hinter dem Interesse an Sport und Tier solche Unsachlichkeiten zu wittern. Und wenn der Ausrufer draußen in allen Sprachen der Welt und mit auserlesener mimischer Grandezza sein Unternehmen als den Treffpunkt der Sport- und Lebewelt bezeichnet, so rechnen sich Zeiselmeier und Bimslechner natürlich zur Sportwelt. Vielleicht, dass der Adjunkt Briesmüller mit einem Fuß in der Lebewelt steht. Aber nix gewiss weiß man nicht. Kavaliere spenden hier ihrer Dame einen Makel, einen Taler, und ganz noble lassen, berauscht vom Anblick ihrer Schönen, einen 10-Markschein draufgehen. »Xaval, darf ich noch einmal?« schreibt mitten aus der Manege eine kühne Sportlady mit etwas derangiertem Etau-Kopf und ebensolchen Dessous. Sie darf nochmal. Aber sei es, dass es edle Vollblut Launen hat, oder lassen die reiterlichen Künste der Schönen nach. Ihr Sitz wird lockerer und lockerer. Schon fliegt sie wie ein Gummiball auf und nieder, schon klammern sich die Arme um den Pferdehals. Ein Ruck, ein frisch fröhliches Wiehern und Bäumen, ein markterschütternder Ruf, Xaval, mitten in das verlorene Herz von Heidelberg hinein. Die Reiterin hängt wie ein Schlinggewächs am edlen Ross und rankt sich an ihm beinstrampelnd empor. Hilfsbereite Hände bringen den kleinen, reitsportlichen Zwischenfall wieder in Ordnung. Tausend grinsende Gesichter werden glatt. Und, hoch zu Ross, sieht sich die Welt freier an, die Schöne sitzt wieder im Sattel. Der echte Sportgeist in ihr kennt kein Nachgeben. Xaval, lass mich nur einmal. Der Xaval lässt sie noch einmal. Seine Spezi sagen, da sieht man heut, was droh ist an der Andi, die ist gut benannt mit dem Gstei und mit dem Gwand. Der Herr Realitätenbesitzer Schwegel, mit Frau und Freund, sitzt als passionierter Oktoberfest-Pferdefreund ganz vorn an der Rampe. Die kleine Schwarze, leicht geschürzte, findet sein Mehr als wohlwollendes Interesse. Er sagt zu den Seinen, »Das ist der schönste Gaul, der da, da ist gerade frei zum Zuschauen, wie er Schüler trappt.« Und die Freude macht seine Augen sichtlich glänzend. Frau Schwegel ist ohnehin ungern in dieses Etablissement mitgegangen. Sie bimmt vor Wut. »Auf die Flitschner, die wir gar kein Scham gefühl mehr haben. Ist ja wahr, ah, ich, wenn er Mannsbild war, ich sage, pfui, teiwe.« Aber ihre Beschützer und Begleiter sind toleranter. Sie sagen nicht, pfui, teiwe. Und als Frau Schwegel meint, die dressierten Hunde möchte sie so gern anschauen und die Glasbläserei, da sagt Vater Schwegel, »Das pressiert net, die laufen uns net davor mit einem gläsernen Hirsch.« Nicht minder reiterlich-ritterlich als die Damen sitzt die Herrenwelt zu Pferd. Der Beppi, gesprochen Josse, zeigt seinem Fräulein Braut einmal, wie er sich reiterlich ausnimmt. Er hat sein Jackett über den Stuhl gehängt, damit der neue Pullover zur Geltung kommt, und, damit man sieht, wie er die Gefahr verachtet, raucht er hoch zu Ross eine Zigarette. So trabt er, ein Colioni aus Obergiesing, seine zwei Runden ab und wird von der stolzstrahlenden Braut unversehrt an Leib und Seele wieder in Empfang genommen. »Ihr habt gar nicht gewusst, Josse, dass du reiten konntest.« Er hat es auch nicht gewusst, aber er schweigt und sagt mit einer Handbewegung, »Kunststück, nicht reiten werde ich können.« Und wenn jetzt der Josse Mirza Schaffe gelesen hätte, so würde er mit geschwellter Pulloverbrust seiner Fanny zitieren. »Das höchste Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, liegt in der Kraft des Leibes und in der Schönheit des Weibes.« Ende von »Vom Münchner Oktoberfest«. Vom Schweigen von Meister Eckhart, übersetzt von Gustav Landauer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Vom Schweigen von Meister Eckhart. Wir begehen das Fest von der ewigen Geburt, die Gott der Vater geboren hat und ohne Unterlass in der Ewigkeit gebiert, während dieselbe Geburt jetzt in der Zeit und in der Menschennatur sich ereignet. Der heilige Augustin sagt, diese Geburt geschehe immer. So sie aber nicht in mir geschieht, was hilft es mich dann? Denn dass sie in mir geschehe, daran liegt alles. Wir haben ein Wort des Weisen, da alle Dinge mitten in einem Schweigen waren, da kam in mich von oben hernieder, von dem königlichen Stuhle, ein verborgenes Wort. Von diesem Wort soll diese Predigt handeln. Inmitten des Schweigens ward mir zugesprochen ein verborgenes Wort. Ach, Herr, wo ist dies Schweigen, und wo ist die Stätte, in der dieses Wort gesprochen wird? Es ist in dem Lautersten, das die Seele aufweisen kann, in dem Edelsten, in dem Grunde, ja, in dem Wesen der Seele. Das ist das Mittel, Schweigen. Denn da hinein kam nie eine Kreatur oder ein Bild, und die Seele hat da nicht Wirken noch Verstehen und weiß kein Bild davon, weder von sich selbst noch von irgendwelcher Kreatur. Alle Werke, die die Seele wirkt, wirkt sie mit den Kräften. Alles, was sie versteht, versteht sie mit der Vernunft. Wenn sie denkt, tut sie es mit dem Gedächtnis. Wenn sie begehrt, tut sie es mit dem Willen. Und dergestalt wirkt sie mit den Kräften und nicht mit dem Wesen. All ihr Wirken nach außen haftet immer an einem Mittel. Die Kraft des Sehens bewirkt sie nur durch die Augen, anders kann sie kein Sehen bewirken oder zustande bringen. Und ebenso ist es mit allen anderen Sinnen. All ihr Wirken nach außen bewirkt sie durch ein Mittel. Aber in dem Wesen ist kein Werk. Daher hat die Seele im Wesen kein Werk als die Kräfte, mit denen sie wirkt. Die fließen aus dem Grunde des Wesens. Oder vielmehr in diesem Grunde ist das Mittel Schweigen. Hier ist allein Ruhe und eine Wohnung für diese Geburt und für dieses Werk, dass Gott der Vater allda sein Wort spreche. Denn dieses ist von Natur nur dem göttlichen Wesen, ohne irgendein Mittel zugänglich. Gott geht hier in die Seele mit seinem Ganzen, nicht mit seinem Teil. Gott geht hier in den Grund der Seele hinein. Niemand rührt an den Grund der Seele als Gott allein. Die Kreatur kann nicht in den Grund der Seele, sie muss in den Kräften außen bleiben. Da mag sie ihr Bild betrachten, mit Hilfe dessen sie eingezogen ist und Herberge empfangen hat. Denn jedes Mal, wenn die Kräfte der Seele mit der Kreatur in Berührung kommen, nehmen und schöpfen sie Bilder und Gleichnisse von der Kreatur und ziehen sie in sich. Auf diese Weise entsteht ihre Kenntnis von der Kreatur. Die Kreatur kann nicht näher in die Seele kommen. Und die Seele nähert sich jeder Kreatur nur dadurch, dass sie zunächst willig in sich ein Bild empfängt. Und von dem gegenwärtigen Bild aus nähert sie sich den Kreaturen, denn das Bild ist ein Ding, das die Seele mit den Kräften schöpft. Mag es ein Stein, ein Pferd, ein Mensch oder was immer sonst sein, das sie kennenlernen will, immer nimmt sie das Bild hervor, das sie von ihnen abgezogen hat, und auf diese Weise kann sie sich mit ihnen vereinigen. Aber immer wenn ein Mensch auf diese Weise ein Bild empfängt, muss es notwendigerweise von außen durch die Sinne hereinkommen. Darum ist der Seele kein Ding so unbekannt, wie sie sich selbst. Es sagt ein Meister, die Seele könne von sich kein Bild schöpfen oder abziehen. Darum kann sie sich selbst ganz und gar nicht kennenlernen. Denn Bilder kommen alle durch die Sinne herein. Daher kann sie kein Bild von sich selbst haben. Daher kennt sie alle andern Dinge, nur sich selber nicht. Von keinem Ding weiß sie so wenig wie von sich selbst, um des Mittels willen. Und das müsstet ihr auch wissen, dass sie innen frei ist und ohne alle Mittel und Bilder auskommt. Und das ist auch die Ursache, dass sich Gott frei mit ihr vereinigen kann, ohne Bilder oder Gleichnisse. Du darfst das nicht lassen. Du musst die Möglichkeit, die du einem Meister zugestehst, Gott ohne alle Schranken zugeben. Je weiser aber und mächtiger ein Meister ist, umso unmittelbarer geschieht auch sein Werk und umso einfacher ist es. Der Mensch hat viele Mittel in seinen äußern Werken. Bis er diese Werke hervorbringt, wie er sie in sich gebildet hat, dazu gehört viel Vorbereitung. Die Meisterschaft und das Werk des Mondes und der Sonne sind Erleuchten. Das tun sie gar schnell. Sobald sie ihren Schein ausgießen, in demselben Augenblick ist die Welt an allen Enden voller Licht. Aber über ihnen ist der Engel. Der bedarf noch weniger der Mittel für seine Werke und hat auch weniger Bilder. Der alleroberste Seraphim hat nur noch ein Bild. Alles, was die unter ihm Stehenden in Mannigfaltigkeit wahrnehmen, nimmt er in einem wahr. Aber Gott bedarf keines Bildes und hat auch kein Bild. Gott wirkt in der Seele ohne alles Mittel, Bild oder Gleichnis. Ja, tief in dem Grunde, wo nie ein Bild hinkam, als er selbst mit seinem eigenen Wesen. Das kann keine Kreatur tun. Wie gebiert Gott Vater seinen Sohn in der Seele? Wie die Kreaturen tun, in Bildern und in Gleichnissen? Wahrlich nein, sondern ganz in der Weise, wie er in der Ewigkeit gebiert, nicht minder und nicht mehr. Ja, freilich, wie gebiert er da? Merket auf. Seht, Gott Vater hat eine vollkommene Einsicht in sich selbst und ein abgründliches Durchkennen seiner selbst, ohne jedes Bild. Und so gebiert Gott Vater seinen Sohn in wahrer Einsicht göttlicher Natur. Seht, in derselben Weise und in keiner andern gebiert Gott der Vater seinen Sohn im Grunde der Seele und in ihrem Wesen und vereinigt sich also mit ihr. Denn wäre da irgendein Bild, so wäre keine wahre Einheit da, und an der wahren Einheit liegt all ihre Seelheit und Seligkeit. Es kann gefragt werden, ob diese Geburt besser im Menschen geschehe und vollbracht werde, wenn er sein Werk tue und sich so in Gott hineinbilde und hineindenke, oder wenn er sich in einem Schweigen oder in einer Stille und in einer Ruhe halte und so Gott in ihm spreche und wirke, wenn er also allein auf Gottes Werk in ihm warte. Ich weise darauf hin, meine Reden und Werke sind allein guten und vollkommenen Menschen gewidmet, in denen vor allem das würdige Leben und die edle Lehre unseres Herrn Jesu Christi lebendig ist. Die sollen nun erfahren, dass das Allerbeste und Alleredelste, wozu man in diesem Leben kommen kann, das ist, dass du schweigest und Gott allda wirken und sprechen lassest. Wo alle Kräfte von allen ihren Werken und Bildern abgezogen sind, da wird dies Wort gesprochen. Darum sprach er, mitten im Schweigen ward zu mir das heimliche Wort gesprochen. Und darum, so du alle Kräfte allermeist einziehen kannst und in ein Vergessen aller Dinge und ihrer Bilder geraten, die du je in dich zogst, und je mehr du der Kreatur vergissest, umso näher bist du diesem und umso empfänglicher. Könntest du aller Dinge zumal unwissend werden, ja, könntest du in ein Unwissen deines eigenen Lebens kommen, wie es St. Paulus geschah, als er sprach, ob ich in dem Leib war oder nicht, das weiß ich nicht, Gott aber weiß es wohl. Da hatte der Geist alle Kräfte so ganz in sich gezogen, dass er des Körpers vergessen hatte. Da wirkte weder Gedächtnis noch Verstand, noch die Sinne, noch die Kräfte. Ebenso geschah es Moses, da er die 40 Tage auf dem Berge fastete und doch nicht schwächer wurde. So sollte der Mensch allen Sinnen entweichen und all seine Kräfte nach innen kehren und in ein Vergessen aller Dinge und seiner selber kommen. In diesem Sinne sprach ein Meister zur Seele: Zieh dich zurück von der Unruhe äußerer Werke. Flieh also und verbirg dich vor dem Gestürm äußerer Werke und inwendiger Gedanken. Sie schaffen nur Unfrieden. Aber wenn Gott sein Wort in der Seele sprechen soll, muß sie in Friede und Ruhe sein. Und dann spricht er sein Wort und sich selbst in der Seele, nicht ein Bild, sondern sich selbst. Dionysius spricht: Gott hat kein Bild oder Gleichnis seiner selbst. Denn gut oder wahr gehört zu seinem Sein. Gott wirkt alle seine Werke in sich selbst und aus sich selbst in einem Augenblick. Du darfst nicht glauben, Gott habe, als er Himmel und Erde und alle Dinge machte, heute eines gemacht und morgen das andere. Zwar schreibt Moses so, er wußte es gleichwohl viel besser. Er tat es nur um der Leute willen, die es nicht anders verstehen und fassen konnten. Gott tat nicht mehr dazu als das eine. Er wollte und sie wurden. Gott wirkt ohne Mittel und ohne Bilder. Je mehr du ohne Bild bist, je mehr du seines Einwirkens empfänglich bist und je mehr du in dich gekehrt und selbst vergessen bist, umso näher bist du diesem. Hierzu ermahnte Dionysius seinen Jünger Timotheus und sprach: Lieber Sohn Timotheus, du sollst mit unbekümmerten Sinnen dich über dich selbst hinausschwingen und über alle deine Kräfte und über Weisen und über Wesen in die verborgene, stille Finsternis, auf daß du zu einer Erkenntnis des unbekannten, übergöttischen Gottes kommst. Es muß ein Wegsehen von allen Dingen sein. Gott verschmäht es, in Bildern zu wirken. Nun könntest du fragen, was wirkt denn Gott ohne Bild im Grund und im Wesen? Das kann ich nicht wissen, denn die Kräfte können nur in Bildern wahrnehmen und müssen alle Dinge in ihrem eigenen Bild wahrnehmen und erkennen. Sie können nicht einen Vogel in eines Menschen Bild erkennen, und darum, da alle Bilder von außen hereinkommen, ist es ihr verborgen. Und das ist das Allernützlichste. Denn Unwissen bringt sie zum Wundern und bewirkt es, dass sie diesem nachjagt. Denn sie findet wohl, dass es ist, sie weiß nur nicht, wie und was es ist. Wenn aber der Mensch die Ursache der Dinge kennt, sofort ist er auch der Dinge müde und sucht wieder ein anderes zu erfahren und hat doch immer einen Jammer, diese Dinge zu wissen, und hat doch kein Dabeibleiben. Darum, die unerkannte Erkenntnis hält sie bei diesem Bleiben und lässt sie doch nicht zur Ruhe kommen. Davon sprach ein heidnischer Meister ein schönes Wort zu einem andern Meister: Ich werde etwas in mir gewahr, das glänzet in meiner Vernunft. Ich merke wohl, dass es etwas ist, aber was es sei, das kann ich nicht verstehen. Aber es dünkt mich, wenn ich es begreifen könnte, dann kennte ich alle Wahrheit. Da sprach der andere Meister: Wohlauf, dem folge nach. Denn könntest du es begreifen, so hättest du alles Gute beisammen und hättest ein ewiges Leben. In diesem Sinne sprach auch St. Augustin: Ich werde etwas in mir gewahr, das meiner Seele vorspielt und vorschwebt. Würde das in mir vollendet und befestigt, das müsste ewiges Leben sein. Es verbirgt sich und tut sich doch kund. Es kommt aber auf eine verstohlene Weise, als wolle es der Seele alle Dinge nehmen und stehlen. Aber damit, dass es sich ein wenig zeigt und offenbart, wollte es die Seele reizen und nach sich ziehen und sie ihres Selbst berauben und benehmen. Davon sprach der Prophet: Herr, nimm ihnen ihren Geist und gib ihnen dafür deinen Geist. Das meinte auch die liebende Seele, als sie sprach: Meine Seele zerschmolz und zerfloß, als die Liebe ihr Wort sprach. Als sie einging, da mußte ich hinschwinden. Das meinte auch Christus, als er sprach: Wer etwas um meinetwillen lässt, der wird hundertfältig wiedernehmen. Und wer mich haben will, der muß auf sich selbst und auf alle Dinge verzichten. Und wer mir dienen will, der muß mir folgen, er darf nicht dem Seinen folgen. Nun könntest du sagen: Wahrlich, Herr, ihr wollt den natürlichen Lauf der Seele umkehren. Ihre Natur ist, dass sie durch die Sinne wahrnimmt und in Bildern. Wollt ihr die Sache umkehren? Nein. Was weißt du, was für Rangstufen Gott in die Natur gelegt hat, die noch nicht alle beschrieben sind, ja, die noch verborgen sind? Denn die von den Stufen der Seele schrieben, waren noch nicht weiter gekommen, als ihre natürliche Vernunft sie trug. Sie waren nicht auf den Grund gekommen. Daher mußte ihnen viel verborgen sein und blieb ihnen unbekannt. Alle Wahrheit, die die Meister je lehrten mit ihrer eigenen Vernunft und ihrem Verstand oder in Zukunft lehren bis an den jüngsten Tag, die verstanden nie das Mindeste von diesem Wissen und diesem Verborgenen. Wenn es schon ein Unwissen heißt und eine Unerkanntheit, so hat es doch mehr in sich drinnen als alles Wissen und Erkennen von außen. Denn dies unwissendes Äußern reizt und zieht dich von allen Wissensdingen und auch von dir selbst. Das meinte Christus, als er sprach: Wer sich nicht selbst verleugnet und nicht Vater und Mutter lässt und alles, was äußerlich ist, der ist meiner nicht würdig. Als ob er spräche: Wer nicht alle Äußerlichkeit der Kreaturen lässt, der kann in diese göttliche Geburt weder empfangen noch geboren werden. Ja, wenn du dich deines Selbst beraubst und alles dessen, was äußerlich ist, dann findest du es in Wahrheit. Zu dieser Geburt verhelfe uns Gott, der neugeboren ist in Menschengestalt, dass wir armen Leute in ihm göttlich geboren werden, dazu verhelfe er uns ewiglich. Amen. Ende von Vom Schweigen.